Also, wir haben vor nur wenigen Wochen in Bezug auf Europa quasi zwei große Feiern erlebt, wobei die erste von den meisten Leuten wahrscheinlich gar nicht so übermäßig wahrgenommen wurde. Die erste fand nämlich schon am 1. April statt. Und die war alles andere als ein Scherz. Das war die Feier zur Erweiterung der NATO gen Osten. Am 1. April wurden die neuen NATO-Mitglieder aufgenommen, die die Grenze der NATO jetzt quasi bis vor die Tore Moskaus, zumindest bis vor die Leningrads, vorgeschoben haben. Und dieser Umstand wurde gebührend gefeiert und auch demonstriert. Die Demonstration bestand darin, dass über den Grenzen der baltischen Staaten die neuen F-16-Flugzeuge der neuen NATO-Mitglieder geflogen sind. Und auf die etwas aufgeregte Beschwerde der Russen, was das soll, haben sie zur Antwort gekriegt, ja, das ist die Feier, dass die NATO-Mitglieder sind, jetzt werden die Grenzpatrouillen gleich aufgenommen und das wäre auf keinen Fall gegen Russland gerichtet. Die Sache spricht eigentlich für sich. Ein Monat später feiert die EU die Einheit Europas mit so Sprüchen mit wie, jetzt haben wir den größten gemeinsamen Markt der Welt. Wir sind auf dem Weg zu einer entscheidenden, zwar nicht Weltmacht, aber Weltwirtschaftsmacht. Und zu dieser feiert, dass die NATO jetzt bis nach Leningrad geht, dass Europa die ehemaligen Feindesländer im Osten eingemeindet hat. Da feiern die Beitrittsländer spiegelbildlich ihre Zugehörigkeit zu eben diesen beiden Blöcken. Schauen wir mal näher an, was da eigentlich los ist. Nach der Auflösung der Sowjetunion haben alle NATO-Länder, wie der Kohl es formulieren würde, den Mantel der Geschichte ergriffen und haben nicht gezögert, ihre Ansprüche auf diesen Teil des Warschauer Paktes, der jetzt greifbar wurde, anzumelden. Und die Anmeldung auf Zugehörigkeit dieser ehemaligen Warschauer Paktstaaten, ja sogar von Staaten, die früher Teil der Sowjetunion waren, dieser Anspruch ist keiner von Anfang an gewesen, der heißt, das gibt einen wahnsinnigen Zuwachs an ökonomischem Potenzial oder Zuwachs an politischem Potenzial. Auf der Seite der NATO wird keiner ernsthaft behaupten wollen, dass diese hinzugewonnenen Staaten die NATO zu irgendetwas befähigen, was sie vorher eigentlich nicht gekonnt hätte. Also die militärische Wucht der NATO, ihr militärisches Potenzial, das, was sie militärisch vermag, hat sich mit dem Beitritt dieser neuen Länder überhaupt nicht geändert. Der Beitrag von denen ist dermaßen marginal, eben weil sie noch gar nicht auf dem Stand der militärischen Ausrüstung sind, die die NATO für ihr weltweite Eingreifpolitik benötigt und woanders, vor allem in Gestalt der USA, ja auch schon längst hat. Ökonomisch ist der Zuwachs auch nicht gerade so riesig. Es wird zwar überall gejubelt, jetzt sind es 75 Millionen mehr Konsumenten. Aber die Köpfe von Leuten zählen ist was anderes, als deren ökonomischen Ertrag oder Ertragspotenzial zu zählen. Das sind nämlich 75 Millionen Menschen, die als Konsumenten jedenfalls in ihrer Mehrzahl nicht viel hermachen, weil es nämlich arme Schlucker sind. Und es sind Staaten, die von dem, was sie ökonomisch zu bieten haben, eher Zuschussläden sind. Das wird auch offen ausgeplaudert. Ökonomisch sind diese neuen Beitrittsländer, manche haben gesagt, auf ein bis zwei Generationen kein Zugewinn, sondern eine Last. Was wird eigentlich da gefeiert? Nehmen wir mal die erste Abteilung. Was ist da militärisch groß zu feiern? Gibt schon schöne Sachen zu feiern. Die USA haben quasi ehemaliges Feindesland jetzt voll unter Kontrolle und es steht ihnen sogar zu Gebote für ihre Planungen. In der NATO ist das Verhältnis deshalb ziemlich einfach, weil in der NATO eh noch nie was anderes gegolten hat, als dass der Beitritt zur NATO identisch ist mit einer Unterordnung unter die Führungsmacht dieser Organisation. Also identisch mit einer Unterordnung unter die USA. Was ist deswegen für die USA die Erweiterung der NATO gen Osten? Das, was früher mal der Sowjetunion zu Gebote stand, quasi als Warschauer Pakt, Pufferbereich gegen den Westen, gegen die Feindeslinie. Das ist jetzt NATO-Land, das ist USA-Land. Der Sache nach ist es die endgültige strategische Degradierung Russlands. Und das ist den Russen, das ist dem Putin durchaus auch bewusst. Deswegen hat es allerhand diplomatische Bemühungen und Händel gekostet, den Russen das beizubringen, mit nicht wenigen Drohungen und Erpressungen, das hinzunehmen, diese strategische Degradierung sich gefallen zu lassen. Dass es das ist, mein Hinweis auf den Anfang, das war auch die Demo mit den F-16-Jägern. Ab sofort ist dieses Gebiet NATO-Gebiet, was dort militärisch passiert, wer hier was treibt, wer wo welche Grenzen überquert und so weiter, ist eine Sache ab sofort der NATO. Von der EU aus ist die Sache politisch, militärisch erst einmal genau dasselbe. Hier ist für die EU die NATO auch ein Stück ihr Mittel. Mit ihrer Gewalt, mit ihrer Macht, nicht zuletzt mit der Amerikaner, ist für die EU die Degradierung, die strategische Degradierung Russlands zu dem Punkt damit gekommen, wo die Berücksichtigung eines russischen Interesses viel, viel weniger wichtig wird, als es bisher war. Es ist ein Stück, dieses Riesenland mit seinen Potenzen, auch mit seinen militärischen Potenzen, handhabbarer zu machen, erpressbarer, den eigenen Interessen zugänglicher, ohne auf die Interessen dieses Riesenlandes in dem Ausmaß achten zu müssen, wie es bis dahin der Fall war. Das betrifft alle möglichen Vorhaben, die die EU in dem Raum hat, und zwar nicht nur jetzt im Baltikum, sondern auch zur Südgrenze der ehemaligen Sowjetunion runter, wo sie ihre Interessen jetzt nur noch in Konkurrenz zu den Amerikanern vortragen muss und die Russen als handhabbare Macht jetzt schon strategisch betrachtet werden. Man kann so Sachen feststellen, wenn man die Zeitung liest und so komische Sätze einem auftauchen wie: Wie geht es weiter mit unserem Öl am Kaukasus? Da merkt man, wie die Sache schon sehen. Da gibt es in Baku, da gibt es ehemalige sowjetische Ölfelder, da wird auch heute noch Öl gefördert. Da sagen die heute schon dazu, unser Öl. So ungefähr wie in Bezug auf die arabische Welt schon seit Jahrzehnten nur die Rede davon ist, unser Öl in Nahost. Genauso wird über die russischen Ölfelder heutzutage schon geredet. Für die EU hat die ganze Sache mit der NATO aber einen kleinen Haken. Sie ist nicht Führungsmacht in der NATO, sondern EU-Staaten sind in der NATO auch Mitglieder, und zwar den USA untergeordnete Mitglieder. Hat einen kleinen Haken, dass die Sicherung dieser strategischen Degradierung Russlands eine Sache, hauptsächlich eine Sache der USA ist. Und damit natürlich auch klar ist, wer zu bestimmen hat, was daraus wird, wozu die strategische Unterordnung benutzt wird und so weiter. Deswegen hat die EU, kaum war die Sowjetunion weggeräumt, auch sofort den Punkt aufgemacht, die ehemaligen Warschauer Paktstaaten bis hin zu ehemaligen Mitgliedstaaten der Sowjetunion kriegen so schnell wie möglich das in Anführungszeichen Angebot der EU beizutreten. Es ist nämlich noch was anderes, als NATO-Mitglieder, muss man sagen, EU-Staaten, mit an der Kontrolle untergeordnet beteiligt zu sein, oder als Staaten, die in der EU Führungsmacht sind, ökonomisch die Kontrolle über diese neuen Mitglieder dann auch zu haben. Es gibt also ein zweites Unterordnungsinteresse diesen Staaten gegenüber, das dann ökonomisch definiert wird, und das von der EU aus. Und da ist das Interesse von solchen Staaten wie Deutschland, Frankreich, auch Großbritannien, insoweit ein Stück ganz anders bedient als mit der NATO. In der EU sind die drei nämlich Führungsmächte. Und die ökonomische Ein- und Unterordnung dieser neuen Länder ist damit auch identisch mit einer Unterordnung unter ihre Interessen. Wobei bloß noch ein Haken bleibt, aber da will ich heute mal nicht so weit drauf eingehen. Wer von denen ist jetzt eigentlich die Führungsmacht in Europa? Der Kampf um die Führungsmacht in Europa findet parallel dazu schon seit einiger Zeit statt. Das Thema will ich aber gerne abtrennen und in etwa 4 Wochen bei unserer nächsten Veranstaltung behandeln, der Kampf um die Führungsmacht in der EU, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die schon untergeordneten natürlich Italien, Spanien und so weiter dazu. Erstmal hier soweit, dass die EU als solche und dann natürlich hauptsächlich für ihre Führungsmächte hier die ökonomische Ein- und Unterordnung dieser östlichen Länder bewerkstelligt und mit dem 1. Mai vorläufig mal zementiert hat. Die sind ab sofort der EU untergeordnet, sie sind der ökonomische Hinterhof der Europäischen Union. Und der militärstrategische Hinter- oder Vorhof, je nachdem von welcher Seite man es betrachtet, der NATO und damit der USA. Für Europa ist die Zuständigkeit für die ökonomische Entwicklung sogar, nicht Entwicklung nur, sondern für das, was überhaupt an ökonomischer Potenz in diesen Ländern existiert, schon ein Stück weit identisch mit strategischem Zugriff. Sie sind darin Mittel einer neuen kontinentalen Großmacht und damit Mittel einer Weltmachtkonkurrenz, die die EU schon längst auf ihre Fahnen geschrieben hat. Die Weltmachtkonkurrenz findet allerdings mit den USA statt. Dem kleinen, delikaten Nebenpunkt, dass man mit dieser Konkurrenzmacht gerade in der NATO für die strategische Sicherung dieses Zugewinns zusammenarbeitet. Ich will mal daran erinnern, was diese neuen Beitrittsstaaten gefeiert haben. 1991, 92, 93, als die alle ihren eigenen Nationalismus so langsam gefestigt haben, entwickelt haben, auch im internen Streit ihn erst auf die Beine gebracht haben, war ihr weiß warum, warum sie das tun. So schöne Sachen wie endlich das Vasallentum gegenüber der Sowjetunion abschütteln. Haben sie glatt behauptet, die USA sind der Garantie ihrer Unabhängigkeit von der militärischen Vormacht SU. Die SU ist der Garantie ihrer ökonomischen Unabhängigkeit von dem, was im Warschauer Pakt, RGW hieß das Zeug damals ökonomisch, Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, was sie als RGW-Mitglieder als ökonomische Vormacht zu spüren gekriegt haben der SU. Also das Beleidigtsein darüber, dass auch dort in einem Warschauer Pakt der ökonomisch potenteste Staat ein wenig in dem Wirtschaftsbündnis gesagt hat, wo es lang geht. Bis hin zu, welche Verrechnungseinheiten für welche Güter im RGW dann immer zur Debatte stehen. Da haben die glatt behauptet, hurra, wir sind diese Abhängigkeiten los. Sie erinnern, was ich gerade gesagt habe. Diese Abhängigkeiten gegenüber einer Sowjetunion sind sie los. Die Sowjetunion gibt es ja auch gar nicht mehr. Worin besteht ihre Unabhängigkeit? Ich werde es im Einzelnen dann noch ausführen. Der Sache nach besteht sie, militärischer Vor- oder Hinterhof der USA jetzt zu sein. In der totalen Abhängigkeit von denen. Ökonomisch besteht ihre Unabhängigkeit darin, absoluter Hinterhof, Armutshinterhof einer EU zu sein. Mit einer ökonomischen Degradierung, die manche von denen sich auch nicht träumen lassen wollten, als sie damit angefangen haben. Also ich glaube nicht, dass die NATO einfach nur Werkzeug der USA ist, sonst wäre sie im Irak eingesetzt worden. Insofern gibt es immer noch die Möglichkeit, an Entscheidungen, die man nicht trägt, nicht mitzumachen. Die NATO nicht im Irak eingesetzt, wäre ich vorsichtig. Die haben sämtliche Mittel der NATO benutzt. Außer dem einen, dass die Deutschen und die Franzosen mitmarschiert sind. Der Hauptnachschub ist, wie abgewickelt worden, Frankfurt-Ramstein. Insofern war auch Deutschland dabei. Die NATO hat für Rückenfreiheit in anderen Ecken gesorgt. Ich erinnere daran, deutsche Spürpanzer sind in den angrenzenden arabischen Ländern unterwegs, damit die Amis abziehen können in Irak. Also wäre ich vorsichtig, dass die NATO nicht dabei war. In Bezug auf Afghanistan hat die NATO sogar offiziell einen Bündnisfall ausgerufen. Auch ein Stück, wie heutzutage der deutsche Verteidigungsminister sagt, unser Beitrag zum Kampf gegen den Terrorismus, unter diesem Titel haben die Amis übrigens auch den Irak-Einsatz einsortiert, findet überall in der Welt statt, wir könnten eigentlich gar nicht mehr anders. Da wäre ich vorsichtig, nur dass die Amis nicht gesagt haben, das ist ein offizieller NATO-Krieg, heißt nicht, dass die NATO dafür nicht benutzt worden ist. Die Unterordnung geht so weit, dass sie die NATO sogar an der Stelle ziemlich ausgiebig benutzen, wo Staaten sagen, da machen wir nicht mit. Der Sache nach tun sie es dann doch. Zufrieden mit der Antwort oder hast du noch einen Einwand dazu? Als nächstes wollte ich einfach mal angucken, das, was wir in unserer Ankündigung als Punkt 2 haben. Was heißt eigentlich, was in den Ländern passiert ist und von den Volkswirten hierzulande mit dem schönen Titel Transformation bezeichnet wird, nämlich Transformation von einer, wie dies sagen würden, kommunistischen Kommandowirtschaft zur Marktwirtschaft. Also ein wenig, was ist da los gewesen in diesem Prozess vom Kalten Krieg zur Wende zur Marktwirtschaft hin. Angefangen hat es der Sache nach mit Gorbatschow, aber alle Warschauer Paktstaaten haben die Lage ähnlich definiert. Sie haben verglichen, wie viel Reichtum ihre Ökonomie dem Staat abwirft. Wie viel Reichtum der Staat also aus seiner Ökonomie bezieht, um erstens seine Selbstbehauptung gegenüber dem Westen, gegenüber der NATO zu organisieren, zu bestehen. Wie viel Reichtum der Staat zur Verfügung hat, um in der internationalen Politik in diesen ganzen Händeln mitwirken zu können. Und haben relativ schnell befunden, mein lieber Schieber, gegenüber dem, was der Kapitalismus an Reichtum zustande bringt, an Kapitalreichtum und damit aber auch an Reichtum der erfolgreichen kapitalistischen Nationen. Und da waren sie schon so blöd und haben nur die betrachtet und nicht den Rest der Welt. Das ist vielleicht im Vergleich zu dem, was unsere Ökonomie abschmeißt, ein Hammer. Was der europäische Imperialismus, was die USA mit ihrer Ökonomie an Staatsreichtum abschöpfen können, dagegen sehen wir schlecht aus. Da zwingt uns die Selbsterhaltung gegenüber denen, zwingt uns Abzüge auf, die wir mit unserer Ökonomie kaum bewältigen können. So wie die den Kapitalismus betrachtet haben, ich komme noch gleich drauf wie, war für die der Entschluss dann ziemlich schnell klar. Vom Gorbi erst, aber bei den anderen war das schon länger der Fall, dass sie das als Vorbild betrachtet haben. Mensch, da machen wir doch auch Marktwirtschaft. Und dann machen wir aus unseren ökonomischen Voraussetzungen gerade so viel Staatsreibach wie die. Dann sind wir endlich auch ökonomisch auf der gleichen Linie. Dann sind wir endlich, heutzutage würden Politiker sagen, auf gleicher Augenhöhe mit denen. Und, was der Gorbi auch noch gedacht hat, haben uns gleichzeitig die Feindschaft des Kapitalismus vom Hals geschafft. Wenn wir doch selber Marktwirtschaft haben, brauchen Sie ja keine Feindschaft zu uns mehr pflegen. in allen Abteilungen ein solcher grandioser Fehler und Irrtum, ein solcher Blödsinn, das nur so rauscht. Ich habe schon darauf hingewiesen, Sie haben bloß die erfolgreichen kapitalistischen Nationen betrachtet, nicht den Rest der Welt, den die erfolgreichen kapitalistischen Nationen für ihren Reichtum ziemlich arm gemacht haben. Ihnen ist nicht eingefallen, wie weit Argentinien, Brasilien und solche Länder, die noch nach dem Zweiten Weltkrieg eine Zeit lang reiche Länder waren, Länder, die hießen die Schweiz Lateinamerikas, einen Libanon gab es mit, die Schweiz des Nahen Ostens, da gab es auch reiche Länder. Der Erfolg des Kapitals in den Heimatländern des Imperialismus hat den Rest der Welt arm gemacht, dass es nur so scheppert. Die haben die Rewis nicht angeguckt, sondern waren sich bombensicher, wir werden dasselbe wie EU oder USA. Ein schwerer Irrtum. Wie kommt er zustande? Ich mache einen Kurzdurchgang. Bitte schön, wenn was unklar ist, steigt ein. Ansonsten empfehle ich ein Buch vom Gegenstandpunkt Verlag. Von der Selbstbehauptung der Sowjetunion über die Perestroika zum Ende der Sowjetunion. Da ist er sehr genau ausgeführt und dargelegt, ein Buch ein wenig zum Studieren, wie deren blöder sozialistische Hebelwirtschaft funktioniert hat, was deren Fehler war. Ich will nur ein paar Grundzüge dazu sagen. Die alten Sozialisten haben ihr Zeug schon angefangen mit einer falschen Kritik des Kapitalismus. Sie haben nämlich gesagt, nicht gesagt, die Wertproduktion, das Wertgesetz, wie es der Marx auch geschildert hat, das ist der Grund dafür, dass die Leute, die für den Wert in Anspruch genommen werden, die Lohnarbeiter, immer ärmer werden und mit ihrer Armut den Reichtum des Kapitals produzieren. Sie haben wohl ganz was anderes ihrer Kritik des Kapitalismus entnommen. Sie haben glatt behauptet, so wie das Wertgesetz im Kapitalismus funktioniert, sorgst dafür, dass der Kapitalismus gar nicht richtig funktioniert. Haben einen kleinen Idealismus gepflogen. Eigentlich ist auch die kapitalistische Ökonomie dazu bestimmt, eine Versorgung der Leute, eine Versorgung des Staates und damit ein halbwegs anständiges Leben von Hinz und Kunz zu gewährleisten. Es passiert im Kapitalismus aber aus zwei Gründen nicht. Erstens, weil der Kapitalismus mit seiner Eigentumsordnung dafür sorgt, dass der ganze schöne mit dem Wertgesetz produzierte Reichtum von Privaten angeeignet wird, anstatt der Allgemeinheit zugute zu kommen. Das eine, was Sie ihm angekreidet haben. Und das zweite ist, dass das Wertgesetz, das man so glatt beim Marx entdeckt zu haben, anstatt eine wirkliche ökonomische Lenkungsgröße der gesellschaftlichen Produktion zu sein, nur hinter dem Rücken der Produzenten funktioniert. Dass also gar keiner bewusst nach dem Wertgesetz arbeitet, sondern es sich nur hinter dem Rücken der Produzenten durchsetzt. Als Zwangsgesetz, als Sachgesetz gegenüber der Kapitalakkumulation. Wir haben also bei Marx nicht gelernt, dass das Wertgesetz so funktioniert, dass es überhaupt nur so funktionieren kann, hinter dem Rücken der Produzenten. Weil alle sich Wertproduktion zu ihrem Zweck gesetzt haben. Sondern sie haben den Fehler gemacht, den ich gerade geschildert habe. Haben den Schluss daraus gezogen, dann machen wir eine schöne Gesellschaft, die so aussieht. Auch diese Gesellschaft produziert Wert. Aber nicht so, dass Private diesen Wert aneignen und der Rest in die Röhre schaut. Sondern dieser Wert ist gesellschaftlicher Wert. Gesellschaftlich dadurch, dass er für den Staat produziert wird und nicht für Privatleute. Und dass das alles schön funktioniert, nimmt der Staat das Wertgesetz her, um seine Wertproduktion schön hebelmäßig zu leiten und zu organisieren. Es ist ein kleiner Irrtum mit einem kleinen Wahn verbunden. Nämlich, man sagt, Wert ist der Zweck der Produktion. Nicht, dass die Leute an die Gebrauchswerte kommen, die sie so brauchen. Da macht man eine andere Produktion, da sagt man, Wert ist uns scheißegal. Wir produzieren, was gebraucht wird. Wir machen also eine Planung, eine planmäßige Produktion von Gebrauchswerten. Die haben gesagt, wir machen eine planmäßige Produktion von Wert. Das soll hervorbringen, dass dann nebenbei auch alle Menschen ordentlich versorgt werden und der Staat über ordentlich Reichtum funktioniert, um seine Wohltaten über sein Volk auszuschütten. Das Resultat war ein dauerndes Hin und Her. Kaum haben sie richtig auf ihre Wertproduktion geschaut, hat es mit den Gebrauchswerten an allen Ecken und Enden nicht geklappt. Da haben sie nämlich ganz praktisch festgestellt, dass Wertproduktion die produzierte Art und Weise des Ausschlusses der Leute vom gesellschaftlichen Reichtum ist. Und haben dann per Staatslenkung wieder lauter Kunststückchen gemacht, damit die Leute dann trotzdem an die Gebrauchswerte kommen. Da war Lohn ein Mittel der Produktion, er war gleichzeitig ein Mittel der Reproduktion. Als Mittel der Produktion, Wertproduktion, so niedrig wie nur geht, wie im Kapitalismus. Als Mittel der Reproduktion, sondern aber funktionieren als Mittel, dass der Prolet an alle Notwendigkeiten seines Lebens drankommt. Wäre eigentlich so hoch wie möglich. Jetzt macht man eine Hebelwirtschaft. Da muss der Lohn so niedrig wie es geht sein von der Produktion. Dann muss man aber den Gebrauchswerten Preise zuordnen, dass der Prolet von seinem niedrigen Lohn leben kann, ein Trabi fahren kann, halbwegs ordentlich essen kann und halbwegs über die Runden kommt. Und immer ist der Staat der Adressat von Unmut der Leute. Mit ganz lustigen Sachen in der DDR, als es noch gab, war kein Mensch von irgendetwas ausgeschlossen, weil er es sich nicht kaufen konnte. Die haben alle Geld gehabt wie Heu. Die waren davon ausgeschlossen, von vielem Zeug, weil es das nicht gab. Hat der Staat gesagt, das ist für die Wertproduktion gar nicht viel wert und das waren manchmal banale Dinger, total banale Dinger wie Holzkochlöffel. Es gab aber die andere Seite. Ich komme später in einem Beispiel noch drauf. Wenn man was organisieren konnte, wenn man entsprechende Beziehungen hatte mit anderen Leuten, ist man an Sachen dran gekommen, die es nicht zu kaufen gab. Man hat sich geholfen. Und so ging es in der Ökonomie immer hin und her. Ist es mehr eine Versorgung? Muss für die Versorgung mehr getan werden? Dann muss die Wertproduktion ein bisschen an die Kandare genommen werden. Bis hin wie so Dinger, die haben ja dann alle 5 Jahre andere Ökonomie angeblich gemacht. Das hieß dann Göspel, Nöspel, neues ökonomisches System der Planung und Leitung. Da haben sie so Sachen gemacht, jeder Industriebetrieb, der halbwegs flutscht, kriegt einfach aufs Auge gedrückt. Er muss neben dem Scheiß, den er macht, Haushaltsgebrauchswerte machen. Da haben sie eine Waschmaschinenfabrik aufs Auge gedrückt, daneben muss sie Handrührer montieren und so ein Scheiß. War natürlich vom Standpunkt einer effizienten Ökonomie alles ein rechter Blödsinn. Aber es ist bloß ein Beispiel dafür, wie sie zwischen den Dingern dauernd hin und her geeiert sind. Und immer auf der einen Seite natürlich nach Maßstäben des Kapitalismus, von der Produktion des Werts her fürs Kapital eine ziemliche Armutsproduktion waren. Vom Standpunkt des Gebrauchswerts her, tja, war es auch so eine Sache. Auf der einen Seite haben sie ihr Volk mit dem Notwendigsten durchaus versorgt. Elend gab es in diesen Ländern nirgends. Und bis hin in die letzte Nachbarschaft, wo zum Beispiel in Tadschikistan nebendran in Afghanistan liegt. Da war diese Grenze, die eine Grenze von zwei Welten, das kann man sich nicht vorstellen. 50 Kilometer auseinander höchstes Elend zu, im Vergleich dazu, einem gewissen Saus und Braus. Die haben sich allerhand leisten können. Die haben sich sogar leisten können, weil die Sowjetunion auf diese Randvölker furchtbar viel Wert gelegt hat und sie auch kulturell furchtbar gern bedienen wollte. Die haben sich auch rausnehmen können, den Russ für sich schaffen lassen. Da gab es auch manchen Unmut. Da hat mittags der Tadschike in seinem Kaffeehaus gehockt und hat für den Abend den Ofen angeheizt, wo sie in solchen Dingern dann ihren Pilaf gemacht haben und jeden Abend Party. 50 Kilometer weiter hatten die Leute nichts zu fressen. Da das aber alles etwas war, was der Staat quasi ihnen serviert hat, als er kommt, dem nach, wozu er sie berechtigt hat, hat immer dann, wenn was nicht geklappt war, dieses so bediente Volk den Staat dafür haftbar gemacht, dass was nicht klappt. Also haben sie ständig den Unmut ihrer Leute am Hals gehabt, nach dem Motto, na, wenn wir ins Westfernsehen schauen und schauen, den Baderkatalog, der an der vorgeführt wird, finden wir lauter Sachen, die es bei uns gar nicht gibt. Was habt denn ihr für einen Scheißladen? Gut, das waren die Maßstäbe, die sie sich selber aufgemacht haben. Und die Entscheidung zur Marktwirtschaft ist den Figuren dann deswegen auch relativ leicht gefallen. Da gibt es unter denen welche, die haben das schon vor dieser Wende, noch im Kalten Krieg, zum Teil ausgesprochen. Mir fällt der Name jetzt nicht ein, wie der slowakische Ministerpräsident heißt. Der war 86, 87, war der in der sozialistischen Slowakei Chef der Staatsbank. Und hat damals schon Pamphlete verpasst, wo er reingeschrieben hat, Ein Punkt der Ineffizienz unserer Ökonomie, und mit Ineffizienz hat dieser Bruder, der war ja Chef der Staatsbank, nichts anderes gemeint, als die Weltproduktion ist ihm zu schlapp. Hat er gesagt, ein Grund der Ineffizienz ist, dass es keine Arbeitslosigkeit und keine Armut gibt als Konsequenz von Faulheit. Der Kapitalismus hat dem Sozialismus insofern was voraus, als er Leute, die nichts schaffen, bettelarm macht. Wobei er nicht gesagt hat, dass die Leute im Westen deswegen nichts schaffen, weil sie nicht schaffen dürfen, weil ihre Arbeit sich fürs Kapital nicht rentiert, sondern er hat es als moralische Größe genommen. Leute, die sich nicht anstrengen, sollen auch einer auf die Nuss kriegen. Die sollen sich anstrengen, wertgemessenen Reichtum zu schaffen und Arbeit nicht dran messen, da kommt man gut zurecht, hat man halbwegs gutes Leben und schafft sich nicht tot. Und hat der damals Klatscho, nicht wie es die Kapitalisten machen, aber von seinem moralischen Gescheiße her, gesagt, Armut ist ein gutes Mittel der Weltproduktion und damit des Staatsreichtums. Na, dass der nachher, wenn der ganze Ostblock mal beschlossen hat, ihre blöde Ökonomie blamiert sich dauernd am Kapitalismus, ganz schnell auf die Idee kommen ist, ja, dann machen wir doch die Wende rückwärts. Das, was wir als Sozialisten mal kritisiert haben, warum der Kapitalismus nicht gescheit funktioniert hat, drehen wir jetzt einfach mal um. Tun wir doch das Wertgesetz wieder hinter den Rücken, lassen die Konkurrenz zu, lassen die blöde Wegnahme des Reichtums durch den Staat beiseite, überlassen es den Privaten, überlassen ihnen natürlich auch die Organisation der Ausbildung der Leute. Hallo, dann geht's zu wie in Europa und in den USA. Dann klingeln überall die Kassen und die Staatskassen mit. Warum haben die dann 40 Jahre gebraucht? Bitte? Warum haben die dann so lange gebraucht, um das zu machen? Gesagt, getan. Warum haben sie zu was so lange gebraucht? Sie haben gar nicht lang gebraucht. Sie haben das ziemlich schnell gemacht. Das Resultat war bloß nicht, dass die Kassen geklingelt haben, sondern das Resultat war, dass ihre ganze Ökonomie, ihre Fabriken, ihre Landwirtschaft, was sie da so hatten, sich am Maßstab der Kapitalverwertung alle furchtbar blamiert haben. Die waren ja gar nicht dafür eingerichtet, mehr Geld dauernd zu produzieren. Die waren dafür eingerichtet, immer das, was ich vorher geschildert habe, zu machen. Immer beides. Sie sollten ein Stück Versorgung des Volkes sein, sie sollten ein Stück Wertproduktion für den Staat sein, aber immer alles zusammen. Ja, aber die Idee ist ja, warum haben sie nicht vor 50 Jahren schon die Wende gemacht? Weil sie vor 50 Jahren noch diese Sorte Kritik am Kapitalismus hatten, die ich genannt habe. Der Kapitalismus ruiniert, ja, das haben sie bei Marx schon richtig gelesen, der Kapitalismus ruiniert die Springquellen des Reichtums, nämlich die Arbeitskraft und die Natur. Das machen wir anders. Wir machen eine Produktion, wo die Arbeitskraft zu ihrem Recht kommt, deswegen auch eine Springquelle des Reichtums dauerhaft bleibt, also als Springquelle des Reichtums fürs Kapital, und sind die moralisch überlegene Produktionsweise, weil wir die Leute nicht schlecht bedienen. Das war der ganze Zweck, warum sie ihren Sozialismus eingerichtet haben. Erst mit dem dauernden Vergleich mit dem Westen, der ihnen auf der einen Seite aufgedrückt worden ist, als die Feindschaftserklärung, die die NATO ihnen gegenüber inszeniert hat, diese auf der anderen Seite aber als ihr positiven Vergleichsmaßstab angenommen haben, haben sie sich von der Kritik wegbewegt zu dem Standpunkt, nur noch den Staatsreichtum zu vergleichen. Und die Bedienung der Leute, die mal der Zweck von diesen Staaten war, also an sich das Hindernis für diesen Zweck Nationalreichtum zu haben. Und haben sie konsequent ihre alte Kritik hergenommen und sie weggeschmissen und gesagt, dann geht es offenbar doch effektiver. Sie haben unter der Hand aber das Ziel gewechselt. Es geht effektiver, eine Nation zu bereichern und privaten Reichtum zu akkumulieren. Und nicht mehr ihr alter Scheiß geht effektiver. Das haben sie einfach weggeschmissen. Der Standpunkt, dass die Leute noch halbwegs gut dabei wegkommen, dass die nicht ruiniert werden sollen, den haben sie gestrichen als Hindernis für ein Staatsreichtum. Und haben gesagt, Privatreichtum schwirft mehr Staatsreichtum ab, als das, was wir inszeniert haben. Also sie haben den Zweck gewechselt. Also, wo ich sagte, gesagt, getan. Sie sind hingegangen und haben Marktwirtschaft eingeführt, als wäre es nichts anderes wie so eine Art Runderneuerung ihrer sozialistischen Ökonomie. Wir lassen den Staat draußen. Wir sagen, das ist privat. Aller Gewinn, der erwirtschaftet wird, ist deswegen auch privat. Der Gewinn ist der einzige Maßstab der Produktion. Wenn das der einzige Maßstab ist, dann sorgen die privaten Produzenten dafür, dass selbiger sprudelt. Dann sorgen die auch dafür, dass die Nutzung der bei uns existenten Ressourcen, dessen, was wir an Maschinerie haben, das heißt dann nicht mehr sozialistisches Eigentum, sondern das ist privates Produktionsmittel. Die Arbeiter sind dann nicht mehr sozialistische Arbeiter mit Versorgungsansprüchen und allem Möglichen, sondern es sind Lohnarbeiter, die dem Kapital zur Verfügung stehen und die das Kapital nach seiner Rechnung benutzt oder es auch unterlässt, also Arbeitslose produziert. Das gemacht haben sie ziemlich schnell festgestellt, dass damit ihre Ökonomie einem Maßstab des Produzierens ausgesetzt war, den es in ihren Vorbildländern ja gab und dem sie partout nicht genügen konnten. Erst haben sie festgestellt, ja, was man dazu braucht, damit es klappt, ist Kapital. Keiner in den Ländern hatte eins. Dann sind sie auf der einen Seite hingegangen und haben gesagt, dann macht man es halt, private Banken installiert und so weiter. Die Hoheit über nationales Geld dazu benutzt, das zu installieren. Die Folge war, in 0,0 haben sie mit diesem nationalen Gebrauch des Geldes Inflationsraten produziert, die Hallo schrien. Alle diese Länder haben ihre Währungsreformen hinter sich, die Tschechen glaube ich sogar insgesamt 5, bis sie dazu übergegangen sind zu sagen, so geht das nicht. Es gibt entweder wirkliches Geld, was dieses Zeug zu Gewinnmaschinen macht, oder es ist keins. Wo gibt es ein wirkliches Geld? Ja, bei unseren Vorbildländern, USA, EU. Hallo, bitte kommen investieren. Dann haben sie gedacht, damit geht es aufwärts. Das waren so die ersten 5 Jahre. Da war schon das halbe Land platt. Dann sind die Freunde aus dem Westen gekommen und haben investiert. Wenn sie überhaupt investiert haben, war 80% der Investitionen plattmachen des Rests. An der DDR das Beispiel, alles was es da an Einzelhandel mal gab, HO-Läden und sowas, hat die neuen Bundesländer mal gemeint, da machen sie privatisiertes Kapital draus. HO als Handelskette wie Spar und Penny und sowas. Man hat der Penny HO gekauft, bums war HO weg. Dasselbe haben sie in der Tschechoslowakei, in der Slowakei gemacht, in Polen, wo ein Konkurrent war, entweder man nimmt ihn mit auf in den eigenen Konzern, was davon unbrauchbar ist, wird weggeschmissen, der Rest wird eine verlängerte Werkbank, vielleicht eine Billigproduktionsfabrik wie Skoda. Aber dann macht VW eine Autoproduktion mit Skoda. Dann wird das benutzt, was in der Tschechei oder in der Slowakei für Skoda brauchbar ist. Dann stellt man in 0,0 fest, von den 50.000 Skoda-Beschäftigten, die es mal vorher gab, hat VW in der ersten Zeit noch ganze 2.000 gebraucht. Den Rest haben sie entweder dann zugeliefert aus anderen Produktionsstandorten, VW war nicht nur Deutschland, bis nach Mexiko ist es gegangen, und für das, wo sich die absoluten Billigheimer da drüben noch gelohnt war, hat man ganze 2.000 gebraucht, der Rest war platt. Also das Ergebnis von dieser schönen Hoffnung, dann geht es uns so wie bei denen, war, dann geht es denen so wie den Nicht-Heimatländern des Imperialismus. Dann geht es denen so, wie es halt Lateinamerika gegangen ist und so weiter. Dann ist 80% der Ökonomie im Eimer. Der Rest, der da noch existiert und wo das Land sich darauf konzentrieren muss, davon auch Gewinne abzuschöpfen, seinen Staatsreichtum zu haben, der ist total davon abhängig, was auswärtige Kapitale, EU-Kapitale, US-Kapitale, an Investitionsentscheidungen treffen. Und man muss alles dafür tun, um deren Investitionsentscheidungen möglichst positiv zu beeinflussen. Das war der nächste Schritt, alles sausen zu lassen, was es mal gegeben hat als sozialistische Errungenschaften. Hierzulande steht man heutzutage Errungenschaften der Arbeiterklasse. Dass bei Skoda ein bisschen mehr passiert, dass irgendein Holzfaserwerk in Polen dann wenigstens noch 50 Leute beschäftigt. Dafür muss Kündigungsschutz weg. Dafür muss der aller möglicher sonstiger Schutz der Arbeitskräfte weg, da mussten die Krankenkassen runtergekürzt werden, da musste Sozialhilfe auf dem Niveau eingeführt werden, dass die Leute wirklich ums Überleben kämpfen müssen und das ganze Zeug. Eine brutale Verbilligung ihrer Leute, die dann dem Kapital angeboten werden als Mensch, wir haben zwar sonst nicht viel, weder die Infrastruktur ist übermäßig, noch ist die Kapitalausstattung des Landes übermäßig, aber wir haben eine hervorragend ausgebildete Arbeiterschaft, die von der kommunistischen Knute ziemlich willfährig ist, bringe die gerade als Lob. Früher haben sie gesagt, davon muss man sich befreien. Heutzutage so sagen polnische Werftarbeiter, die früher diesem Arschwalleser hinterhergelatscht sind, wir sind doch die willigsten, billigsten und brävsten, die es in ganz Europa gibt. Es gibt doch keine Werft, wo man mit den Leuten so viel anstellen kann, so viele Gemeinheiten vom Standpunkt eines Arbeiters wie bei uns. Wir arbeiten 60 Stunden in der Woche und sind froh, wenn wir 30 bezahlt kriegen. Und wir murren nicht. Das ist jetzt als Angebot vorhanden. Eine total billige Arbeiterschaft als Sonderangebot, wo er sie braucht, nehmt sie doch bitte. Und zum Teil, und allzu viel Steuern zahlen müsst ihr dann auch nicht, wenn er sie benutzt. Ich will mal hier einen kleinen Zusatz machen. In der Feier der Erweiterung der EU kam unter anderem vor, ich kann es aber zitieren, Erwin Teufel hat den Scheiß ja auch öffentlich erzählt. Also, wir würden den Standort Baden-Württemberg natürlich nicht aufgeben, sagte Teufel. Aber diese Firmen werden zusätzliche Investitionen in Tschechien oder Ungarn oder in Polen und der Slowakei machen. Das kostet auch Arbeitsplätze bei uns. Aus diesem Grunde dürften in Deutschland die Arbeitskosten nicht länger steigen. Es muss länger gearbeitet werden, und zwar ohne Lohnausgleich. Das ist eigentlich schon ein Vorgriff auf den Punkt 3 unserer Ankündigung. Was sagt denn der gute Mann eigentlich? Mensch, wenn wir nicht in der Billigkeit und Willigkeit der Leute, also in der Armut, die Konkurrenz mit denen aufnehmen, sagt er zu den Deutschen, dann geht es euch schlecht, dann gehen nämlich eure Firmen weg und ihr seid eure Arbeitsplätze los. Umgekehrt gibt es die Debatte, Mensch, diese Länder nehmen uns unsere Arbeitsplätze. Uns geht es dann schlecht und die haben die Arbeitsplätze. Eine dämliche Betrachtungsweise, wenn man anguckt, was die haben. Eine Armut, die schreit hier, die entwickelste Region in Tschechien, das ist die, wo die Skoda-Werke jetzt sind und ein paar Zulieferer sich noch angesiedelt haben. Die haben eine Arbeitslosenrate, die ist die niedrigste in ganz Tschechien und ist gerade so hoch wie die höchste in Deutschland. Also, wenn die hingehen und investieren in diesen Ländern, dann machen sie nicht dort die Leute und die Nationen reich, dann machen sie dort die Nationen und die Leute arm. Und das benutzen sie dann als Mittel ihrer Produktion und machen damit genau das Gleiche, das ist dem Teufel seine Vorstellung, das Gleiche, was sie hier jetzt auch machen, mit dem Verweis, wenn das dort passiert, muss hier genau dasselbe passieren. So geht es. Die geben denen nichts. Die nehmen denen gerade so viel, wie sie hier auch nehmen und kriegen den Hals an beiden Ecken nicht voll. Die haben die Länder nicht reich gemacht, die haben sie arm gemacht. Im Übrigen erzähle ich da keine Geheimnisse. Wer ein wenig mit offenen Augen in die Welt guckt, der kriegt es doch vorgeplaudert. Mir fällt gerade ein, dass gestern eine Reportsendung war, da haben sie das Thema gemacht. Die Klage deutscher Firmen über mangelnde Facharbeiter. Sie kriegen einfach keine Facharbeiter. Der Reporter ein bisschen nachgehakt, weil ein saudummer bürgerlicher Journalist muss da draufkommen. Es kann nicht wahr sein. Bei den Arbeitslosenzahlen konnte mir keiner erzählen, dass die keinen Facharbeiter kriegen. Da stellt sich natürlich auch heraus, es ist nicht die Wahrheit, dass sie keine kriegen. Sie machen dieses Gejammere auf, um darauf zu drücken, dass in Facharbeitskreisen auch diese Konkurrenz jetzt endlich von der Politik inszeniert wird. Die sagen nämlich, na klar kriege ich einen deutschen IT-Mann, na klar kriege ich einen deutschen Schlosser, Schreiner, was der Geier was. Aber ich weiß, dass ich in der Slowakei oder in Polen Schreiner und Schlosser kriege für ein Appel und ein Ei. Die stehen auf der Matte, die fahren ja heute schon nach England. Die würden für 2,50 Euro als Facharbeiter die Stunde hier arbeiten. Und dann sagt dieser Mensch noch dazu, der war vom Bundesverband der Industrie. Und dazu sind sie, jetzt kommt ein Witz, auch noch hungriger als die Deutschen. Sie würden sich mehr anstrengen. Auch noch ist gut, dass du bei für 2,50 Euro hungrig bist, das wundert mich nun wirklich nicht. Und das ganze Theater ist dazu angelegt, dass endlich auch diese Konkurrenz für die Löhne nach unten von der Politik inszeniert wird. Ich will keinen deutschen Facharbeiter für 7 Euro, der dann auch noch ein wenig stinkert ist, dass er jetzt so weit abgruppiert ist und dann von mir aus auch noch 50 Stunden in der Woche arbeiten muss, natürlich ohne Lohnausgleich, wie der Erwin Teufel das ja sagt, sondern ich will einen Polen für 2,50, der dann noch froh ist, dass er überhaupt arbeiten darf, und wenn ich dem sage, und am Sonntag kommst du auch, da sagt er Danke. Das heißt Facharbeitermangel und das plaudern die einfach so aus. Das ist schon Vorgriff auf Punkt 3. Neuer Sachzwang für deutsche Arbeitsplätze. Also, der Punkt, an dem wir waren, das Herrichten ihrer ganzen Ökonomie, dass sie für nichts anderes da ist als für die Geldvermehrung, das hat schon dazu geführt, dass ihre Ökonomie jetzt auch tatsächlich für nichts anderes mehr da ist. Hat aber nicht dazu geführt, dass die Länder jetzt furchtbar ein Reichtum abgreifen können und furchtbar was hermachen könnten. Hat auch nicht dazu geführt, dass die ökonomischen Ressourcen, die es mal gab, jetzt Verwendung für die Geldvermehrung taugen. Also Ressourcen wie Industrie, Maschinerie, billige Arbeitskraft, großflächige Landwirtschaft, hat alles dazu nicht geführt. Und hat dazu geführt, wo was läuft, läuft die Geldvermehrung, aber an den meisten Stellen läuft halt nichts. Der Zugewinn für die EU sieht deshalb auch nicht so aus, dass die EU jetzt plötzlich wahnsinnig Zuwachs an Reichtum abgesahnt hätte. Konnte man lesen in den Berichten zu den Feiern. Der ökonomische Zuwachs der EU war ganze 5%, wenn man das Maß Bruttosozialprodukt nimmt. Der ökonomische Zuwachs in Sachen Reichtum ist negativ. Kriegt man von Politikern platt gesagt, diese Länder werden auf Jahre, wenn nicht Generationen, mehr kosten, als sie bringen. Also, dass die überhaupt halbwegs funktionieren, dass die ihre Aufgaben in der EU halbwegs erfüllen können, dass sie Absatzmärkte bleiben, dass sie ökonomisch angebunden bleiben an die EU, kostet mehr, als von den Ländern zu holen ist. Was man allerdings hat, und darum wird auch in diesen Ländern der Beitritt sehr unterschiedlich gefeiert von Politik und Betroffenen, man hat endgültig die absolute ökonomische Abhängigkeit dieser Länder von der EU und damit von ihren Führungsmächten installiert. Eine Alternative ist jetzt endgültig weg. Weder eine Alternative in Sachen Marktwirtschaft, wir machen nicht mit der EU, wir machen, was der Geier, mit den Amis irgendwas Gesondertes, wir machen mal einen Aufbau einer ganz neuen Sache, vielleicht wieder mit den Russen zusammen. So ökonomisch sind die auch nicht so ganz ohne, vor allem in Rohstoffen und so weiter, haben die allerhand zu bieten. Und über Preise kann man mit denen ganz anders verhandeln als mit der EU. Das ist weg. Und zwar ist das aus einem Grund weg. Das will ich jetzt nicht weglassen. Weil die EU mit dem Beitritt, wie sie den organisiert hat, dafür gesorgt hat, dass wirklich die Unterordnung als unausweichlicher Übergangspunkt installiert wird. Wir versuchen mal klarzumachen an dem, was hierzulande immer heißt, Brüsseler Bürokratie, diese furchtbare Brüsseler Bürokratie. Die EU-Staaten haben im Laufe ihrer Geschichte alles Mögliche als gemeinsamen Markt, gemeinsame ökonomische Grundtatsachen reguliert, vereinbart. Früher gab es DIN, deutsche Industrienorm, es gab in Frankreich Normen, es gab in Spanien Normen. Da sind sie dran gegangen und haben gesagt, das schmeißen wir zusammen. Damit das, was in Europa irgendwo produziert wird, nach den gleichen Normen in Europa produziert wird. Geht aber, ist nicht so einfach. Weil kaum sagst du, dann gilt halt in ganz Europa DIN. Hast du die Kapitale sehr bevorzugt, die schon lang da noch produzieren. Und die zum Beispiel in Frankreich Schrauben nach anderen Normen produzieren, die müssen ihren ganzen Scheiß umstellen. Also haben solche Vereinheitlichungen immer stattgefunden als Streit, als Auseinandersetzung, als Kompromiss. Nehmen wir für die Sache eure Normen, nehmen wir in der anderen aber unsere. Kommt unsere überhaupt nicht zum Zug, dann brauchen wir aber dafür Kompensation an anderen Ecken. Werden in der Agrarwirtschaft eure Milchbauern subventioniert, dann wollen wir aber zum Beispiel unsere Gewächshäuser für die geschmacklose Tomate subventioniert haben. Und so fort. Alles ein Streit und damit ein Riesenkompromiss. Wo dann zum Teil auch Sachen rauskommen, die genau dieselben Politiker inszeniert haben, die heutzutage gern drauf verweisen und sagen, eine überbürokratische Regulierung, das ist unglaublich. Und das haben die alles inszeniert. Eben in diesem Streit, dass man in solchen Regulierungen nicht zu kurz kommt. Da kommen so Sachen raus. Ich will den Witz nicht weglassen. Es gab mal das Bedürfnis, wo es herkam, ist mir jetzt wurscht, die Produktion der sogenannten Schokoladenhohlkörper zu regulieren. Also, was muss in der Schokolade drin sein, wenn da so Schokoladenweihnachtsmänner produziert werden? Das in der EU als Norm zu setzen, war im Übrigen ein Affront gegen die Schweiz. Da hat man übrigens die Schweizer Schokoladenproduzenten aus dem EU-Markt hinausgedrängt. Gut, haben sie gemacht, so eine Regulierung, wie das Zeug auszusehen hat, was in die Schokolade rein darf, was nicht rein darf, welche gehärteten Fette und leider so ein Blödsinn. War alles fertig, kommt ein Jahr später, ich glaube es war Holland, und sagt, ja, was ihr da reguliert habt, ist die Produktion dieser Schokoladenweihnachtsmänner. Aber wir produzieren Osterhasen. Trifft uns nicht. Und deutscher Produzent hat bis dahin schon erfunden gehabt, dass man Osterhasen und Weihnachtsmänner überhaupt nicht getrennt voneinander produzieren muss. Es muss der Schokoladenhohlkörper nur so eine schöne Form haben, dass je nachdem, was man für Silberpapier drüber macht, das Ding aussieht wie ein Weihnachtsmann oder wie ein Osterhas. Rucksack haben sie ja beide. Wieder ein neuer Streit in die EU, werden die Holländer drunter subsumiert oder nicht. Das Ergebnis war eine Präambel zu der Regelung, die lautet, Weihnachtsmänner im Sinne dieser Regelung sind auch Osterhasen. So sehen halt jetzt die EU-Regelungen aus als Basis dieses dauernden Streits. Wer hat welchen Vorteil, welche Kompensationen müssen sein? Bei dem Beitritt dieser neuen Länder, was ist da jetzt passiert? Die haben gesagt, passt auf, das sind unsere Regelungen. Ich glaube, bis zu 80.000 Seiten sind da in Brüssel mit so einem Scheiß vollgeschrieben. Das sind unsere Regelungen. Ihr habt so und so lang Zeit, euch denen anzupassen. Das heißt, alles, was bei euch gemacht wird, so einzurichten, dass es den Regelungen entspricht, oder es wird zugemacht. Das war auf der einen Seite ein Stück weiteres Konkurrenz unfähig machen von dort existierender Produktion. Und war zweitens die Pflicht, alles, was noch läuft, gemäß diesem EU-Markt zum Laufen zu bringen oder am Laufen zu halten und nicht nach eigenen Interessen. Bis hin zu ein paar Sachen, wo man heute noch was davon erfährt, weil sie ihnen Übergangsfristen gelassen haben. Das sind zum Beispiel die ganzen polnischen Schlachthöfe. Die haben eine relativ großen Anteil Landwirtschaft, die haben auch noch relativ große Fleischproduktion und die haben gut funktionierende größere Schlachthöfe. Da hat die EU aber entdeckt, dass es so einige Sachen gibt, wo diese Schlachthöfe in Hygienevorschriften zum Beispiel EU-Normen nicht entsprechen. Da stellt sich sogar der EU-Kommissar hin und sagt, es ist eigentlich der totale Blödsinn. Was aus den Schlachthöfen rauskommt, da ist nichts unhygienischer als in einem westdeutschen zum Beispiel Massenschlachthof. Aber da sie der EU-Norm nicht entsprechen, müssen sie die entweder für unglaubliche Investitionen komplett umbauen, weil die EU gleich sagt, wo welches Sort Edelstahl sein muss und lauter so ein Scheiß, oder sie müssen halt zugemacht werden. Und sie haben eine Übergangsfrist von 2 Jahren, wo aus diesen Schlachthöfen nur ein regionaler Markt noch beliefert werden darf. Und dann sind sie entweder EU-Schlachthöfe oder es sind keine mehr. Und alle polnischen Schlachthöfe sagen, die Investitionen, die dafür notwendig sind, gibt es einfach nicht. Also ein weiteres Stück Plattmachen Polens. Nur mit diesem Punkt, EU-normgerecht, muss alles sein. Das ist eine Art der totalen ökonomischen Unterordnung dieser Länder, die jetzt, wenn das soweit ist, wenn sie sich dem alles angepasst haben, das EU als alternativlosen, unausweichlichen ökonomischen Hinterhof da sein muss. Sonst funktioniert nichts mehr. Und es macht alternativlos in ökonomischen Beziehungen noch irgendwo anders hin. Also nach außen die ökonomischen Beziehungen gehen jetzt nach EU-Regeln. Jeder Handel mit der SU muss jetzt den Außenhandelsbestimmungen der EU gehorchen. Da hat schon vor der Aufnahme dieser Länder auch Krach gegeben mit Russland. Weil die Russen ausgerechnet haben, mit dem Tag des Beitritts, von einem Tag auf den anderen, an den Grenzen zu Russland, von baltischen Staaten, von Polen, von der Slowakei, fallen Handelsvolumen von etwa 160 Millionen Dollar von einem Tag auf den anderen flach, die dann nach EU-Regeln nicht mehr geliefert werden dürfen in die neuen EU-Länder. Also auch hier sind Handelsbeziehungen ab sofort von der EU definiert und nicht mehr von den Interessen dieser Staaten. Das ist die komplette Unterordnung und die Einordnung, und wie ich gesagt habe, Einordnung als ökonomischer Hinterhof. Dass dabei richtiggehendes Massenelend erzeugt wird, wenn diese Transformation ihrer sozialistischen Wirtschaft in Marktwirtschaft passiert, haben die inzwischen gemerkt, ist den westlichen Politikern ziemlich klar. Darum gibt es parallel dazu eine Forderung, die ist auch nicht ohne, die heißt nämlich, aber Demokratie muss sein. Was heißt denn das jetzt? Eines muss gewährleistet sein, dass das, was sie auch anbieten, eine billige, aber furchtbar willige Arbeiterschaft, ein Volk, das total verarmt wird, aber ein Unmut darüber allenfalls so äußert, dass es sozialfriedlich bleibt. Dass das Volk also auch demokratisch beigebracht kriegt, in puncto Elend, habt ihr keine Wahl. Dafür habt ihr eine Wahl. Ich weiß nicht, ob ihr den Spaß verstanden habt. Ihr habt nichts zu wählen, wie es euch geht, wie eure Wirtschaft in Zukunft funktioniert. Ob ihr für Gewinn zu produzieren habt, ob ihr verelendet werdet oder sonst was. Da habt ihr keine Wahl. Aber dafür kriegt ihr was spendiert. Wählen dürfen. Das Personal, was die Scheiße mit euch veranstaltet, das dürft ihr euch ausgucken. Das ist Demokratie. Und das ist gleichzeitig die Pflicht zur sozialfriedlichen Elendsunterordnung. Wenn ihr unzufrieden habt, wählt ihr das nächste Mal einen anderen, der mit euch genau dasselbe veranstaltet. Zur Wahl, wie es mit eurem Staat steht, wie eure Nation funktioniert, steht nichts. Aber das Personal, was es veranstaltet, das steht zur Wahl. Hurra Demokratie. Und das macht die Produktivkraft von diesen Ländern dann auch ein Stück weit aus. Und da legen sie höchsten Wert drauf. Was man mit denen treibt, geht sozial friedlich. Auch das, kleiner Zusatz zu unserem letzten Punkt schon vorweggenommen, auch das ist das Einzige, was hiesige Gewerkschaftler als Kampf gegen die Zustände kennen. So tun, als ob sowas in Gefahr wäre und sich ins Spiel bringen, als schließlich sind wir es, die hier immer dafür gesorgt haben, dass der soziale Friede herrscht. Also auch hier das Angebot, macht es nicht so arg, dann sind wir gerade so brav wie die. Der Zweck ist also Massenelend, nicht so knapp, kann man locker studieren, wenn man da unterwegs ist. Auch in Gestalt der Mädels, die am Straßenrand stehen. Das ist auch unübersehbar, das gehört bei sowas dazu. Wenn du sonst nichts zu verkaufen hast, verkaufst du halt dein Mädel an der Straße. Und es gehört dazu, dass dieses Elend auch ideologisch betreut wird. Es darf sich jeder auf das, was da angestellt wird, zu einem nationalistischen Reim machen. Man darf auch das eine oder andere Mal auf Auswärtige, auch auf die Deutschen, mal schimpfen. Aber nicht in Bezug auf das, was tatsächlich das Land eingebrockt hat. Sondern es könnten Deutsche kommen, die einem wieder ein Haus wegkaufen. Die haben Anspruch, dass irgendwelche alten Verträge revidiert werden sollen und so weiter. Diesen Scheiß, den bedient die EU auch gleich mit. Zum Beispiel in der Tschechoslowakei, wo sämtliche Zeitungen, die den Nationalismus auf so eine Tour bedienen, durchaus mit richtig schönen antideutschen Untertönen, aber ansonsten funktional für die EU, ist der Springer Verlag. Wird auch gleich mitgeliefert, dass das klappt. Die zwei größten tschechischen Zeitungen, die wirklich zum Teil richtig nationalistisch auf die Kacke hauen, sind Springerblätter. Und die bringen dann auch so Vergleich mit dem ehemaligen Sozialismus, die von höchster Qualität sind. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, fällt mir das schöne Bild an, wie es die Neue Zürcher Zeitung mal gemacht hat. Das ist jetzt schon 2 Jahre her. Die haben einen Sonderbericht über Leningrad gemacht. Wie die Stadt runterkommen ist, wie sie vor die Hunde geht. Natürlich nicht, weil jetzt Marktwirtschaft, sondern weil vorher Sozialismus. Und da ist mitten in dieser Beilage, ganze Seite, ein Bild. Und da ist eine alte Mamutschka, ziemlich in Lumpen, im Winter, dick angezogen. Und die steckt kopfüber in so einem großen Müllcontainer. Und wühlt also dort drin offenbar, ob sie irgendwas zu futtern findet. Jetzt kommt aber der Witz, die Bildunterschrift. Da habe ich echt gestaunt. Bin ansonsten ziemlich abgebrüht, da habe ich echt gestaunt. Also ich hätte erwartet, dass da drunter steht, auch sie muss heute noch unter dem Sozialismus leiden oder irgend so ein Zeug. Nein, da stand unten drunter, heutzutage ist wenigstens etwas drin. Als ob früher die in den sozialistischen Ländern auch bloß in Mülleimern hätten rumwühlen können und der blöde Sozialismus noch nicht mal was in den Mülleimern zurückgelassen hätte. Muss mal einer vorstellen. Also vor der Wende, bevor ein Russ in einem Mülleimer gewühlt hätte, hätte er sich aufgehängt. Da war er viel zu stolz dazu. Außerdem war er sich viel zu sicher, dass er das als Russ mit seiner sozialistischen Führung, gegen die er sonst haben konnte, was er wollte, das nie im Leben nötig hat und nie nötig haben würde. Es gab diese Sorte Armut einfach nicht. Deswegen hat gar keiner gewusst, was in den Mülleimern drin ist, weil keiner drin rumgewühlt hat. Und die Neue Zürcher schreibt da glatt drunter, heutzutage ist wenigstens was drin. Als ob die verarmte Muttel, die jetzt wegen der Marktwirtschaft von ihrer Rente noch nicht mal mehr fressensmäßig überleben kann, eigentlich das jetzt erfolgreich machen tät, was sie im Sozialismus schon immer gemacht hat. So wird das ideologische Bild, das sich die Völker da drüben von der Marktwirtschaft und dem Vergleich zu ihrem alten Sozialismus machen sollen, auch noch von hier bedient. Hammermäßig. Also, das zu dem Punkt, die Wende muss auch demokratisch stattfinden. Eine rücksichtslose Rosskur, die Leute absolut zu den Opfern macht, aber bitte schon nationalistisch, aber nicht zu nationalistisch. Es soll nämlich alles europäisch bleiben an Ideologien dazu. Und die Politiker, die dafür zuständig sind, haben ihrem Volk auch nichts außer sich selber zur Wahl zu stellen. Also, die Zumutungen sind darüber schön vorangekommen. Was in diesen Ländern noch an Zahlungsfähigkeit existiert, wird kräftig genutzt. Es wird zum Teil billige Massenware hierzulande nur für diese Ostmärkte produziert. Verkauft wird sie dann auch dort von Aldi, Penny, Tengelmann und Konsorten. Die andere Seite wird auch bedient, wenn man in den entsprechenden Hauptstädten ist, in Prag oder in Warschau. Es gibt überall inzwischen Einkaufsstraßen für die Reichen, weil so weit sind sie auch schon gekommen, dass die Herstellung der absoluten Armut der Bevölkerung durchaus für weniger, aber nicht wenige, ich will es mal so formulieren, schon als Mittel funktioniert, zu den europäischen Reichen zu zählen. Wie es in anderen Ländern ja auch klappt, wie es ja auch in Russland gibt. Baden-Baden ist inzwischen auch eine Russenkolonie. Russische Millionäre, die auch von der russischen Armut inzwischen gelernt haben, Kohle zu machen, sind gern in Baden-Baden zum Baden und Roulette spielen. Auch das gibt es natürlich in den Beitrittsländern. Jeden Gucci-Mist und was es sonst für die absolut reichen Figuren gibt, gibt es in Prag, Warschau und sonst wo ganz genauso. Und wie gesagt, was es ansonsten an Ausnutzbarem in diesen Ländern gibt, sei es eine billige landwirtschaftliche Produkte, sei es eben die realsozialistisch gepflegte und spottbillige Arbeitskraft, das wird genutzt, da wo es sich lohnt. Also, was ist der Stand? Die EU hat sich erweitert um und ganzes Konglomerat sogenannter strukturschwacher Regionen. Das, was die EU heute strukturschwach nennt, ist das Produkt ihrer ökonomischen Anpassungs- und Unterordnungspolitik. Das Beseitigen aller Reste realsozialistischer Wirtschaft, hat aus den Ländern das gemacht, was in der EU strukturschwache Region heißt. Es gibt also auch keinen Zuwachs in puncto EU-Haushalt. Es gibt einen Abzug in puncto EU-Haushalt. Was feiern Sie also? Was lohnt sich also an diesem EU-Beitritt? An der Ecke wieder Verweis auf 1. Es ist nicht der Gewinn an ökonomischer Macht. Es ist nicht der Gewinn, jetzt von der NATO aus gesehen, an zusätzlichen militärischen Potenzen. Es ist der ganz banale strategische Gewinn der absoluten Kontrolle über das, was Sie Europa nennen. Der Gewinn an absoluter Kontrolle eines Stücks ehemaliges Feindeslandes. Als Bastion gegen ein immer noch ziemlich mächtiges Russland, wo man in seinen sonstigen weltpolitischen Kalkulationen immer noch Rücksicht nehmen muss, man aber alles dran setzt, diese Rücksichtnahme zu vermindern. Es ist aber auch ein Zugewinn der Kontrolle über ein Europa als Basis einer Konkurrenz mit den USA. Und zwar einer ökonomischen wie einer militärischen. Ökonomisch ist schon alles am Laufen. Da ist jetzt dieses neue Europa mit den neuen Ländern, da in dieses strategische Kalkül können jetzt übrigens auch die neuen namens Zypern und Malta dazu. Da gehört die Debatte mit der Türkei mit dazu. Das wäre unser übernächster Gegenstand. Was ist eigentlich die Türkei-Debatte in Bezug auf die EU? Diese ganzen Dinge, wo ich euch darauf hingewiesen habe, wer hat in ganz anderen weltpolitischen Regionen, die aber heute schon definiert werden als das sind die angrenzenden Regionen, da ist dieses Europa einfach über das Haben. Daumen drauf und kein anderer kommt da rein. Hier bringt kein anderer militärisch oder ökonomisch mehr einen Fuß auf den Boden und entzweit etwas. Das ist der schöne Spruch von, jetzt ist endlich Europa nicht mehr gespalten. Die europäischen Führungsmächte haben jetzt dieses Gebiet als sichere Basis für alle weiteren Operationen, für die das Kürzel stehen kann vom Struck. Deutschland wird am Hindukusch verteidigt. Da ist ausgesprochen, welcher Anspruch in Europa existiert und wozu diese Erweiterung dann doch lohnt, obwohl nach allen Rechengrößen das Zeug bloß kostet. Alle Hände am Schwarzmeer, im Kaukasus, ist Europa neu strategisch aufgestellt. Es ist ein viel größeres Gebiet. Es ist ein Gebiet, wo es den absoluten Ausschluss anderer Mächte praktizieren kann und als alleiniges Kontrollgebiet, als Sprungbrett in die weiteren Regionen zur Verfügung hat. Das sagen die Politiker leicht. Ob Polen, Tschechien und gerade noch Slowakei und was sich jetzt noch vorgenommen haben, sogar Rumänien, Bulgarien, ob das jemals Reichtumsquellen für Europa werden, ist dahingestellt. Sie wollen ja gar nichts dafür tun. Sie haben ja gar nicht gesagt, und dann wird halt reingebuttert über Jahre, damit die aufgebaut werden und dann sind sie Reichtumsproduzenten. Das ist was Ähnliches, was sie mit Spanien als letztem Staat in der EU mal gemacht haben. Da hat EU-Geld dafür gesorgt, dass Spanien ein wenig mehr Industrialisierung gekriegt hat und inzwischen tatsächlich reichtumsmäßig ein wenig einen Beitrag liefern kann zur EU. Das war aber der letzte Staat. Bei denen ist explizit gesagt, das ist gar nicht euer Zweck. Ihr habt an EU-Zuschüssen so viel zu erwarten, dass ihr als Gewaltmonopol, als Staat halbwegs funktioniert und eingeordnet bleibt in das, was Europa absolut strategisch definiert ist. Alles andere gibt es nicht mehr. Beispiel dafür ist, der ganze Agrarmarkt wird für die niemals eine Geldquelle werden. sondern die werden allenfalls mit einem Beitrag dazu, diese, wie Sie so schön sagen, dieses schwarze Loch vom Geld her, Agrarmarkt, kleiner zu machen, Geld einzusparen. Aber das bleibt. Europa hat sich damit strategisch neu aufgestellt, nicht mehr gespalten, heißt, hat ja Ihnen vorher nie zusammengehört, nicht mehr gespalten heißt, das ist den Führungsmächten Europas komplett untergeordnet. Innerhalb Europas soll es perspektivisch keine Differenz mehr über das Weiß-Warum geben, und das Weiß-Warum heißt, mit wem wie die Konkurrenz auszutragen ist. Wie das genau aussieht als Streit, wäre das Thema unserer nächsten Veranstaltung. Nämlich diese Einigkeit setzt voraus, dass in Europa klar ist, was die europäische, ich sag mal, Staatsräson ist. Was Europa sich vornimmt, wo es hingeht. Also, wer sich in Europa als Führungsmacht durchsetzt. Aber bevor das schon klar ist, haben Sie mit der Erweiterung eines geschafft. Europa als Basis für die Führungsmächte oder die Führungsmacht, die sich durchsetzt, ist soweit erstmal fertig. Das haben die, die sich dann durchsetzen, zur Verfügung. Und zwar für alle sonstigen weltpolitischen Händel. Soweit erstmal, jetzt steigt ein bei den Sachen, die vielleicht zu schnell waren, zu undeutlich waren oder wo ihr Nachfragen habt oder einfach meint, es wäre nicht so. Eine Sache war mir gerade ein bisschen unter. Also das ist ja eben mit den strukturschwachen Regionen im Osten, dass die ja einfach das, was vielleicht nach der Wende da war, da eingestampft haben, hat mich jetzt schon gewundert. Also wie sieht man aus, dass, also weil da jetzt ein paar, weiß nicht, Schlachthöfe im Blatt gemacht wurden oder keine Ahnung, dass man schon sagen kann, die waren am Anfang der 90er, da war noch mehr zu holen oder wäre mehr zu holen gewesen. Die Länder haben doch vor der Wende alle eine ziemlich florierende Produktion gehabt. Hat übrigens auch die DDR dazugehört. Die DDR ist heute ein Hinterhof Deutschlands. Die neuen Bundesländer sind ja auch sowas wie ein verarmter Hinterhof. Vor der Wende war die DDR die siebtgrößte Industrienation der Erde. Das ist doch nicht aus eigener Produktionskraft, was ich meine. Von was denn sonst? Ja, das ist die Welt. Was ich meine, die Länder hätte doch wirtschaftlich, also eigentlich steht das doch fest, seit Anfang der 80er gar nicht überleben. Also, es kommt auf den Maßstab an. Ja, der Maßstab war ein deutsches kapitalistisches System. Ja, wenn du am Kapital das misst, eben, haben sie alle kein Geld produziert. Eben, es war ja immer die Messung. Ja. Aber produziert haben es heftig. Zugrunde gegangen, weil sich da nachrichten haben. Weil sie, glaube ich, systematisch Triebstrauß hat der Computer drüber geschafft und was es ist. Zu der Abhängigkeit geschafft. Und im Endeffekt war das das Kriterium. Und somit war der andere schon gegeben. Es ist so viel gesagt, oder ist es ja auch nicht mehr. Die DDR hat 50% der Quelleprodukte produziert, von der Waschmaschine bis zum Hemd. Von Gebrauchswerten her, von Sachen her, haben die ganz gewaltig viel produziert. Bloß alles nicht nach dem Maßstab des Gewinns. Ja. Kaum ist an die Produktion der Maßstab, was schmeißt es denn an Geld ab, angelegt worden, hat jeder gesagt, lohnt sich nicht. Das war aber gar nicht der Witz. Zum Beispiel haben sie die Quellebelieferung von der DDR aus, die Betriebe, nicht gemacht, weil sie damit Gewinn erzielen wollten, sondern weil der Staat gesagt hat, Deviseneinnahmen müssen her. Sie haben sich nämlich verschuldet beim Westen und mussten die Kredite bedienen. Dann haben sie ihren Betrieben zur Auflage gemacht, das Zeug an Westen zu verscherbeln, und zwar wirklich koste es, was es wolle, nach dem Motto, was die zahlen, kriegt ihr, ansonsten ist alles wurscht. Damit haben DDR-Bürger dort und haben gesagt, das ist unerhört. Es gibt im Westen so viele Waschmaschinen, dass von uns, die wir produziert haben, dass du die ganze DDR mit zustellen könntest. Fast in jedem Haushalt könntest du eine neu stellen. Und wir kriegen keine. Daran merkst du, siebtgrößte Industrienation, ja vom Maßstab, was die tatsächlich alles produziert haben, ja, kaum ist an das Zeug der Maßstab angelegt worden, ist der Grund und deshalb auch das Resultat der Produktion Der Geldvorschuss bewirkt einen größeren Rückfluss an Geld als einziger Zweck und Maßstab der Produktion. Das angelegt, waren sie blamiert. Klar, weil es ihr Zweck gar nicht war. Aber was vom Volk aussieht, ist ja trotzdem so. Bitte? Was vom Volk aussieht, ist ja trotzdem so. Sie hatten weniger Standard, weniger Luxus wie hier. Also ich würde sagen... Und die werden jetzt auch schon weniger arm. Ja. Ich weiß nicht, von wem du jetzt redest. Bitte? Ich weiß nicht, von wem du jetzt redest. Sie hatten weniger Luxus, weniger Standard als hier. Ich will das andere Beispiel erzählen. Es kommt darauf an, mit wem du es vergleichst wieder. Ich will ein anderes Beispiel erzählen. Das steht in derselben Zeitung, wo ich den Teufel zitiert habe. Weiter hinten, die haben eine ganze Europa-Ausgabe gemacht, die Stuttgarter Zeitung. Sie berichten über einen Betrieb in Niederbayern, eine Gießerei. Diese Gießerei ist auch Autozulieferer. Die haben bisher 1600 Leute beschäftigt. Haben jetzt einen Betriebsteil in die Gegend von Pilsen verlegt, weil da Skoda beliefert wird. 400 Leute in Niederbayern fliegen raus. Da fragen sie so einen Arbeiter, der jetzt rausfliegt, wie es dann ist, wie seine Chancen stehen. Da sagt er, na hier kriegt man sowieso keinen anderen Job. Zweitens, ich bin jetzt 45 und bin seit 25 Jahren in dieser Gießerei. Mit diesem Lebenslauf würde ich, selbst wenn es Jobs gäbe, keinen mehr kriegen. Weil jeder weiß, einer, der 25 Jahre in der Gießerei gearbeitet hat, ist kaputt. Jeder Arbeitgeber weiß, hier kommt menschlicher Schrott raus. Es sind auch wenige von uns, die das Rentenalter erreichen. Standard, von wegen nicht den Standard erreicht, von der Seite aus. Er muss sich jetzt darauf einrichten, in kürzester Zeit von dem sogenannten Arbeitslosengeld II zu leben, Sozialhilfe und das noch auf gesenktem Niveau. Jetzt kommt die andere Seite. Die Stuttgarter Zeitung geht natürlich nach Osten und fragt jetzt die neuen Arbeiter dieser Gießerei, die als Tschechen jetzt für diese Firma arbeiten dürfen. Kommt Folgendes raus. Mensch, sind wir froh, dass die hierher gegangen sind. Die verdienen ein Drittel von dem, was die Leute in Niederbayern verdient haben. Da fällt sogar der Stuttgarter Zeitung auf, ja, aber hallo, was ist denn hier los? Dass Tschechien vom den Preisen her ein Billigland war, ist doch lang vorbei. Und von dem Lohn, was ihr da verdient, könnt ihr doch gar nicht leben. Und da sagt der Tscheche, ja, das stimmt. Aber trotzdem, ohne diese Arbeit müssten wir zuschauen, wie wir uns von 50 Euro im Monat tschechischer Arbeitslosenhilfe durchschlagen. Da bleibt einem schon fast nichts anderes übrig, wenn man nicht irgendwo ein großes Gärtel hat, als ein wenig auf der kriminellen Ecke. Stuttgarter Zeitung wieder. Aber trotzdem, jetzt haben Sie Arbeit. In Ihrem Garten können Sie auch nicht mehr arbeiten, weil dort wird 48 Stunden in der Woche gearbeitet in der Gießerei. Wie schaffen Sie es denn, von dem Lohn zu leben? Da sagt er, ja, wissen Sie, das ist so. Alle, die hier arbeiten, haben noch aus den Zeiten, als es hier einen Sozialismus gab, ein Häuschen, sodass wir kein Geld für die Miete brauchen. Da sagt die Stuttgarter Zeitung, ach, ihr seid alle Hausbesitzer. Sagt der Tschech, ja, das ist schon komisch. Als wir das damals gebaut haben, haben wir immer im Fernsehen gesehen, im Westen gibt es Baumärkte und so ein Zeug, wo man sich sein Zeug fürs Häuslebauen kauft. Wir konnten uns nichts für unser Haus kaufen. Aber wir haben alles gekriegt. Wie das geht, weiß ich, weil ich mit den Leuten öfters geredet habe. Pass auf, du schaffst bei dem Bauunternehmer. Du, bei euch in der Firma ist eine Großschlosserei. Bei euch in der Firma ist eine interne Elektrofirma, die da alles richtet. Bring du mal ein paar Kabel mit, du bringst ein paar Rohr mit. Du bringst von deiner Arbeitsstelle ein paar Ziegel mit. Und so weiter. So haben die untereinander sich das ganze Material beschafft und ihr Häusler gebaut. In Arbeitszeiten, die ja furchtbar gewesen sein müssen, weil die haben in der Woche bis zu 4 Tage an ihrem Häusler geschafft. Hat der Betrieb alle Augen zugedrückt. Natürlich hat die Sort Organisiererei in der blöden Hebelwirtschaft von den Sozialisten auch einiges durcheinander gebracht. Ganz klar. Aber so haben diese Figuren sich in der Zeit alle ein Häuslein gebaut. Und heute sagt der Typ, ja, das könnten wir heute nicht. Heutzutage könnten wir alle Materialien kaufen, die wir fürs Häuslebauen brauchen, nämlich im Baumarkt. Gibt es bei uns auch einen. Haben wir gerade Geld dafür. Zweitens, wir haben überhaupt keine Zeit mehr dafür, zu arbeiten dafür. Also ist das Überbleibsel vom Sozialismus das einzige Mittel, mit dem wir heute vom Billiglohn der Marktwirtschaft überleben können. So sieht es da drüben aus. Alle Häusler, die dieses Jahr auf die Tour gebaut waren, waren von der kapitalistischen Rechnungsweise und sogar von der ehemals sozialistischen, die ja auch auf Überschussproduktion Wert gelegt haben. Ein einziger Abzug natürlich. Der sagt noch, haben die doch ihre Betriebe alle beklaut. Bloß, weil du gesagt hast, Standard. Erstens, die Arbeitslosen im Osten, die heutzutage auch für 3 Euro schaffen müssen, die haben einen Lebensstandard, da legen sie sich noch ihre alten DDR glatt die Finger. Auch in den neuen Bundesländern ist nicht wenig Elend zu kommen, muss man neu gucken. Es gibt da drüben natürlich schon Geschäftelmacher und es wird ja genug bedient von Staatswegen. Übrigens auch mit dem Lohn der Proleten. Da haben sie auch die Sozialkassen dafür alle angezapft. Dass da drüben nicht wenige Figuren tatsächlich ganz gut leben können, weil sie nämlich mehr oder weniger vom Mehrwert leben und von den armen Leuten, die sie benutzen dafür. Aber für die Mehrzahl in den neuen Bundesländern, Mensch, es sagt doch heute keiner mehr, auch geht es uns besser als in der DDR. Heute ist doch eh bloß noch gesagt, aber wenigstens sind wir frei. Jetzt dürfen wir den Schröder trotzdem wieder wählen, obwohl er uns alles eingebrockt hat, aber wenigstens hat er bei der Flut sich hier sehen lassen. So frei sind sie inzwischen. Wenn sie einen Honecker behalten können. Also, es ist eine Lüge. Für die meisten Leute ist noch nicht mal in der DDR sowas viel besser geworden. Da ist eine Armut inzwischen eingerissen, dass du Bauklötze erstaunst. Und zu der wird noch gesagt, die ist viel zu viel Reichtum. Ich wird überall dazu gesagt, die Leute haben zu viel Geld. Gehört in die Abteilung, in die letzte Abteilung, neue Maßstäbe für das, wie es hier zugeht. Kann ich nur eine Geschichte erzählen, vielleicht bringt es dem einen oder anderen was. Bringt im deutschen Fernsehen einen Bericht im Mittagsmagazin über einen großen Mecklenburger Spargelbauern. Der hat von der ehemaligen LPG das ganze Spargelgelände, das sind zig Hektar, und beschäftigt saisonal zur Spargelerntezeit so circa 2.500 Saisonarbeiter. Im letzten Jahr hat er 2.500 Polen gehabt. Er hat gesagt, die haben gearbeitet letztes Jahr für ihn, Stundenlohn 3,26 Euro. Dieses Jahr hat er nur noch 1.000 Polen. Weil die neuen Gesetze zum Arbeitsmarkt, Agenda 2010, was schon umgesetzt ist, dafür gesorgt hat, dass die Arbeitsämter ihm für 3,86 die Leute auf den Acker schicken. Davon muss er zwar jeden zweiten immer noch nach Hause schicken, weil er noch 3 Stunden sagt, er bricht zusammen, weil ihm das Kreuz wehtut. Die Arbeit ist eine absolute Scheiße. Aber der Nachschub steht. Wenn er einen wegschickt, ist in 0,x der Nächste da. Und der Nächste, der dann da ist, kriegt schon mit, dass wenn er sich so aufhört wie der Erste, der schon beim Arbeitsamt gesagt hat, wenn Sie Arbeitsverweigerer sind, dann kriegen Sie gar nichts mehr. Sodass die 1.500 deutsche arme Schlucker, die er jetzt hat, schon ziemlich zu seiner Zufriedenheit arbeiten. Aber, das ist die Fortsetzung. Er hat ja gute Kontakte nach Polen. Er hat in Polen Angebote für 2,56. Und er verhandelt mit dem Arbeitsamt in der nächsten großen Kreisstadt, dass er gefälligst entweder die Polen für 2,56 kriegen kann, oder ihm die Deutschen auch für 2,56 zur Verfügung gestellt werden. Feiner Standard. Vielleicht haben wir es ein bisschen verstanden. Ich wollte nicht sagen, dass der Standard jetzt besser wäre. Ich wollte sagen, dass der Standard nicht so groß ist, wie es rüberkam. Dass der Standard jetzt für Millionen schlechter ist, ist mir klar. Aus Europa ist mittlerweile AIDS gerade in der Höhe von Afrika. und lauter so Geschichten, also wenn man es auf einer sozialen Seite sieht. Ja. Wobei ich da schon gerne, finde ich, die ehemalige DDR nochmal raussehen würde. Also zu sagen, dass die Leute da alles am Hunger zu tragen, klar gibt es bei mir daheim irgendwie 22% A, also was verdammt viel ist und was echt miese. Aber. Und das sind ja bloß die Gezählten. Will ich nur darauf hinweisen, dass in Stettin sind es glaube ich 28%, dass da 28% sind, liegt an der Statistik. Nimm mal die andere, wie viele Erwerbstätige es gibt, ja, das sind das ganze 15% der Bevölkerung. Trotzdem kriegen die vielleicht mit ihrem Arbeitslosengeld, also können sie schon noch relativ gut, jetzt vielleicht nicht mehr so in der Form, aber bis vor ein, zwei Jahren, ja, mehr war das schon noch, also konnten die sich schon noch ein vernünftiges Leben machen ohne Arbeit. Kommst du von da drüben oder kennst du da einen Haufen Leute? Ja, ich komme von da drüben. Ich habe da drüben auch schon 91 mit vielen Leuten geredet und 93 und 95 war beruflich sehr lang da drüben. Und 95 ging es los, dass Leute gesagt haben, Mann, das waren noch Zeiten, wo man am Wochenende in seinem Schrebergarten geguckt war, hat sich den Kaschen Bier organisiert, hat mit den Nachbarn angefeiert und gegrölt und gesoffen und es ging einem eigentlich ganz gut. Heutzutage muss man bei jedem aufpassen, ob er einem nicht irgendwo runterschubst in den Arsch tritt oder ob er nicht einer erwischt, der einem fragt, wie man sich denn von der Sozialhilfe eigentlich 2 Flaschen Bier leisten kann. Dass man doch eigentlich zu viel kriegt. Ist es so oder nicht? Ich wollte auch nicht so sagen, dass ich den Dornkapitalismus für mich so schön finde, aber ey, das ist aber, finde ich, schon auch was Eigenes, vielleicht, dass die Leute sich jetzt beschweren, dass es nicht ja überall präsent und so. Und Sie tun es ja nicht. Da sind sie gerade so gut wie die neuen Polen und Tschechen. Sozial friedlich bis zum Krachen. Sich darüber beschweren, geht auch bei denen leider Gottes nur in der Tour. Eigentlich habe ich als Deutscher doch ein bisschen was Besseres verdient. Und das ist kein Urteil über ihre Lage. In der sind sie nämlich nicht als Deutsche, sondern in der sind sie, weil sie halt kein Eigentum haben, sondern höchstens als Lohnarbeiter sich fürs Eigentum dienstbar machen können. Und nicht, weil sie Deutsche sind, Tschechen oder sonst was. Ich habe eine Frage, und zwar, was wäre passiert, wenn diese Länder von der EU nicht aufgenommen würden und sagen wir so, dass sie einfach von den Amerikanern, von den USA, ne, kolonisiert würden gegen Russland? Das ist mal als Fiktion ein bisschen zu konstruiert. Ich verstehe deinen Gedanken, aber du hast ihn, glaube ich, ein bisschen zu weit getrieben mit dem kolonisiert. Wenn, dann wäre es doch so gewesen, dass die zur EU Nein gesagt hätten. Also die EU ist doch gleich auf die Losung gesagt, so, das ist eure Perspektive, EU. Und wenn ich die Frage jetzt so mal umformuliere, muss ich sagen, ob ich das machen kann, ob ich sie immer noch treffe. Wenn ich es so umformuliere, was wäre, wenn die dazu Nein gesagt hätten? Kann ich es so nehmen, die Frage? Ja. Kann ich da eins sagen? Jugoslawien. Die haben Nein gesagt. Unsere Perspektive ist nicht EU. Unsere Perspektive ist schon ein selbstständiges Serbien. Wir wollen uns nicht einfach unterordnen. Wir wollen uns natürlich auch nicht einfach der USA unterordnen. Aber ist es nicht eine Perspektive für unser Land, in einer serbischen Region in Angrenzung zu Russland, Ukraine, Weißrussland, unsere sonstigen Nachbarn, eigenständig zu bleiben und uns nicht anstatt einer Sowjetunion unterzuordnen, wo wir uns zu Titos Zeit schon immer gewehrt haben, jetzt einer EU oder USA unterzuordnen. Das war deren nationalistischer Gefärbte. Ich will sie gar nicht loben dafür, aber das war erstmal ihr Entschluss, das zu probieren. Und was passiert ist, weißt du. Da hat sowohl die USA, na erstmal Europa, die haben an der Ecke die NATO benutzt, die haben gesagt, dann ist das Jugoslawien ein Staat, der sich nicht gehört. Dann gehört diese Sorte Nationalismus zerlegt. Und dann gucken wir mal, was mit seinen Bestandteilen anzufangen ist. Und das haben sie gemacht. Hat damals Dietrich Genscher als erster gesagt, so, und die Ablösungs-, die Separationsbestrebungen der Teilrepubliken, die werden von uns anerkannt. Kroatien wird als erstes von der EU als eigenständiger Staat anerkannt. Das war der Startschuss für diesen jugoslawischen Bürgerkrieg. Und dann haben sie es ganz schnell so weit zerlegt gehabt, in Randstaaten, die dann ihren Aufnahmeantrag quasi von selber schon gestellt haben. Slowenien, Kroatien. Gegen ein Restjugoslawien, Serbien, Montenegro, Kosovo und so weiter, was noch dazu gehört hat, die gesagt hat, wir bleiben beim anderen Weg. Damit, mit dem Dabeibleiben beim anderen Weg, haben sie den Krieg sich weiter ins Haus geholt. Bis zum so weit kaputt machen, dass die militärische Auswegslosigkeit ihnen eingebläut haben. Bis die Serben endlich eine Führung hatten, die gesagt hat, ja gut, Europa ist unser Weg. Also, so ganz locker, ey, wir hätten da ein Angebot für euch, sucht es euch mal aus. So ist das nicht gewesen. Wo ich gesagt habe, den Wandel der Geschichte ergriffen und angezogen, haben die schon gesagt, pass auf, das ist der einzige Weg, den wir euch lassen wollen. Und sofern wir die Mittel dazu haben, kriegt ihr auch nichts anderes gelassen. Dafür steht das ganze Jugoslawien-Zeug. Ob die sich dagegen immer noch auf hätten mandeln können, weiß ich nicht, das ist mir ein wenig zu konstruiert. Da hätten sie was machen müssen, ich weiß nicht, das wäre wahrscheinlich nicht gegangen. Die hätten sagen müssen, lassen wir unseren alten Zoff, diese saudumme Tour, die Russen weiterhin als Feinde zu behandeln, doch bleiben und probieren mit den Russen jetzt wieder was Neues aufzumachen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Bloß, die Russen wollten sich nicht mit dem Westen anlegen in so Fragen, haben deswegen als Bündnispartner dafür herzlich wenig getaugt und es hat den Serben deswegen auch nichts genutzt. Die Russen haben ja am Anfang gesagt, nee, so könnt ihr mit Serbien nicht umgehen, hat die NATO gesagt, das bestimmen wir. Also, das ist meine Antwort. Was wäre, wenn, kann ich nur sagen, es gibt ja ein praktisches Beispiel, wie es anders gelaufen ist. Ja, aber diesen Hintergrund hat. Von verschiedenen Seiten unterstützt worden. Aber wenn die Menschen sich entscheiden, doch lieber das eine Ideal zu wollen, dann kann man sich vielleicht überlegen, wieso machen wir uns überhaupt Gedanken, für irgendjemanden zu denken, wir könnten irgendwas besser. Also auch in der DDR, ich meine, die meisten Leute haben sich anfangs gefreut. Und machen es wohl immer noch. Und es gab EU-Referenten in den Beitrittsstaaten und die gingen positiv aus. Und heutzutage. Ich meine, die PDS, die als einzige vielleicht noch solche Aspekte mitführt und Kriterien aufwirft, die schafft nicht mal die 5%-Hürde. Und die wird im Osten, wo die Leute mehr wissen, also ich komme aus dem Westen, ich war noch nicht wirklich da, ein paar Mal in Berlin, aber wieso wählen sie dann nicht anders? Ja, weil sie hier dasselbe haben wie die da drüben jetzt mit ihrer Demokratie. Zu wählen haben sie Schröder oder Merkel. Und nicht, uns soll es anders gehen. Keiner von den deutschen Wahlbürgern kann die Agenda 2010 abwählen. Der kann höchstens die CDU-Variante der Verarmung oder die SPD-Variante der Verarmung wählen. Personal kann er wählen, aber nicht den Inhalt. Und ansonsten, wenn du sagst, ja, die freuen sich. Es hat sogar welche gegeben, die auf dem Brandenburger Platz die EU-Erweiterung gefeiert haben. Da frage ich mich schon, guter Mann, was hast denn du da zu feiern? Da musst du einen Fehler machen, wenn du sowas treibst. Da musst du gar nicht sagen, ich bin der Hans Müller, sondern musst du sagen, ich bin ein Deutscher. Ich bin deshalb potenzielle Führungsmacht der EU. Und ich bin deswegen total begeistert, wenn ich jetzt einen größeren Hinterhof habe. Bloß der Herr Müller hat keinen größeren Hinterhof. Der hat neue Aufträge von der Politik, die Agenda 2010 lauten. Dem Herrn Mayer wird gesagt, damit aus der EU was wird, damit die ihre Weltmachtkonkurrenz mit den Amis besser austragen kannst, musst du, guter Meier, arm werden, damit du als besseres Mittel für den Reichtum dieser EU funktionierst. Und da sage ich dem Herrn Meier, siehste, das tät ich zur EU-Erweiterung sagen und würde deshalb nichts feiern. Und zu meiner Verarmung tät mir was anderes einfallen als, naja, wenigstens in der EU. Da würde mir dazu einfallen, warum muss man sich sowas eigentlich gefallen lassen? Muss man nämlich nicht. Wegen dem Konkurrenzverhalten EU und USA, wann fing das an? Ich meine, Kosovo haben sehr stolz gesehen, dass die zwei Blöcke ganz richtig aufeinander prallen. Da habe ich jetzt nicht ganz verstanden mit dem Kosovo, was du meinst. Da hat man es ja schon gesehen, dass die EU und die USA in Zukunft als Blöcke gegeneinander stehen können. Der Krieg wurde ja hinterher auch geführt als ein Krieg USA gegen EU. In der Hinsicht zum Beispiel, dass kurz vor der EU, vor der Euro-Einführung war, im Hinterhof der EU stattfand und so weiter. Ja, es ist. Wann kam das? Wann fing es an? Es ist ganz lustig, dass du das am Kosovo bemerkst. Das sind nämlich wenige Leute, die das da bemerkt haben, dass da im Kosovo gar nicht die NATO auf der Matte steht und irgendwas anrichtet, sondern dass da tatsächlich praktisch ein Stück Konkurrenz ausgetragen wird. Dass die USA im Kosovo tatsächlich die EU-Politik vom Kosovo ständig hintertreibt, vice versa. Anfangen hat es schon, als es noch den Kalten Krieg gab. Es war aber ein pur ökonomischer Konkurrenzkampf. Damals hat die EU sich schon auf den Weg gemacht, zu sagen, ist die militärische Vorherrschaft der USA ist gar nicht ihr Thema. Die ist sogar notwendig für die eigene Sicherheit gegenüber der Sowjetunion. Man ist in seiner weltpolitischen Freiheit davon abhängig, dass die USA in Zusammenarbeit mit der NATO die Sowjetunion in Schach hält. Solange das passiert, kann man auf der ganzen Welt, auf gut Deutsch, den Genscher oder die Sau rauslassen. Kein Land wagt einem so ohne weiteres die Tür zu weisen, weil die Gewalt des Westens gleich winkt. Ob es Vietnam, Nicaragua, weiß der Geier, alle möglichen Ambitionen, sich was von dem Imperialismus nicht gefallen zu lassen war. Die USA und die NATO standen dafür, dass die Brotmäßigkeit wiederhergestellt wird. Dazu war notwendig, eine USA im Hintergrund zu haben, die militärisch das Patt mit der Sowjetunion herstellt. Das hat am selber zu imperialistischen Großtaten dann natürlich ökonomischer Natur schwer beflügelt. Diese Phase hatte sogar einen Namen in Deutschland, das war die Zeit des Genscherismus. Die USA haben die Bomben geschmissen, der Genscher ist im nächsten Flugzeug hingeflogen und hat gesagt, wir helfen euch beim Wiederaufbau und hat das deutsche Geschäft angeleiert. In der Zeit hat aber die EU schon ihr Projekt von einem gemeinsamen Markt zur Selbstbehauptung in der Weltwirtschaft schon weiterentwickelt gehabt zu einem Weltwirtschaftskonkurrenzmacht zu den Amis. Und richtig losgegangen ist, als sie beschlossen haben, von dem Erfolg her dieser Macht, zu sagen, jetzt ist der Schritt fällig, das amerikanische Geld, den Dollar, in seiner Funktion als Weltgeld zu bestreiten. Die Ökonomie der ganzen Welt war vom Dollar abhängig. Das war das einzige Geld, was auf der ganzen Welt als Geld gilt. Und jede Ökonomie war davon abhängig, ihr eigenes Geld in Wert zu setzen über den Besitz von Dollar. Man musste also immer Dollar verdienen, um auf der Welt mit seinem Geld was anzufangen. Das zu bestreiten, hat sich die EU mit ihrem Euro aufs Tapet geschrieben. Und damit war eine ernsthafte Infragestellung der Weltmarktgeltung Amerikas ökonomisch angeleiert. Als die Sowjetunion dann weg war, dann hat die EU ganz schnell gemerkt, dass die Sache nur ökonomisch gar nicht zu erledigen ist. Wenn die konkurrenzmäßig angegriffene Macht, ökonomisch angegriffene Macht, die absolut überlegene militärische Potenz ist, dann kann sie jeden ökonomischen Vorteil gewaltmäßig zunichte machen. Erfahrung des ersten Irakkriegs. Wäre aber das Thema unserer nächsten Veranstaltung. Aber richtig losgegangen ist es mit dem Euro. Weil richtig losgegangen in dem Sinn, dass die Konkurrenz erklärt war. Ökonomische Feindschaft sozusagen übers Geld war da erklärt. Immer noch auf Basis einer militärischen Gemeinschaft. Das Lustige. Die die Möglichkeit der Aufrüstung zur Fall ist. Die Möglichkeit kam auf durch den ökonomischen Erfolg der EU und die Möglichkeit kam auf, weil die USA darauf angewiesen war, dass ihre ökonomischen Konkurrenten ihren Erfolg auch haben konnten, wegen der Zusammenarbeit gegen die SU. Mit dem Wegfall der SU wurde das Projekt prekär. Als die USA jetzt gar nicht mehr gewaltmäßig auf die Europäer angewiesen waren. Die USA mussten gar nicht mehr sagen, eure ökonomische Potenz ist uns deshalb wichtig, weil ihr ein unverzichtbarer Beitrag zum Inschachhalten der Sowjetunion bildet. Und zwar mit eurer Bundeswehr, mit euren stationierten Raketen, mit allem Zeug, was gegen die Russen von euch mit aufgefahren wird. Der Gesamterfolg des Westens ist eine Grundbedingung, die Russen niederzumachen. Das war damit weg. Und damit war plötzlich der Punkt dort, dass die USA sagen konnten, ihr könnt ökonomisch noch so viel gewonnen haben. Wenn wir was für eine Frage der Gewalt erklären, ist die Ökonomie erledigt. Also, Irak. Ihr könnt den Irak noch so gut ökonomisch im Sack haben. Es war nämlich der Fall. Mit dem Saddam lief doch von Europa aus schon einiges. Und nach dem ersten Irakkrieg immer noch, dann haben die Amis gesagt, na, was ihr ökonomisch in dem Nahen Osten schon alles an Beziehungen geknüpft habt, an ökonomischen Unterordnungen auch schon installiert habt und damit auch an sehr profitablem Geschäft, das wird mit einem Schlag hinfällig, wenn wir die zum Feind erklären. Da ist die Ökonomie, zack, ihrem Recht vollkommen enthoben über die Gewalt. Und da hat die EU gelernt, ökonomische Konkurrenz, auch Geldkonkurrenz, ist überhaupt nicht machbar ohne das entscheidende Gewaltkonkurrenz. Das haben sie damals gelernt. Es mag von Europa noch so ein schöner Euro ausgehen, aber wenn von Europa nicht mehr Gewalt ausgeht, hilft er nichts. Da sind sie dran am Arbeiten. Das steht auf dem Programm. Gemeinsame Außenpolitik, gemeinsame Verteidigungspolitik, Europäische Verteidigungsunion und was alles auf dem Programm steht, aber als Streit. Als Streit um, wer ist dann die Führungsmacht? Auch wieder Thema vom nächsten Mal. Also, was die Osteuropäer jetzt in Gestalt ihrer Leute davon haben, habe ich erzählt. Was die osteuropäischen Nationen davon haben, habe ich im Prinzip erzählt. Sie sind jetzt halt Bestandteil dieses Europas und dieser NATO. Sie sind alternativlos gemacht und auch aus eigenem Willen und müssen dazu sagen, jetzt haben wir wenigstens das. Es gibt für die Staaten und ihre Politiker ein paar Erträge, die sind aber schon mehr der ideellen Natur. Ein Ungarn darf sich jetzt schon rausnehmen. Rumänien gegenüber zu sagen, hey, ihr habt ein paar von meinen. Es gibt größere Teile von Rumänien, da leben ziemlich viele Ungarn. Also habe ich in Rumänien was mitzureden, wie der Politik gemacht wird. So Frechheiten, die es früher nicht gegeben hat. Da fühlen sie sich dann von der EU aus dazu befreit. Man ist mit der EU im weltpolitischen Kontext mit drin, obwohl man das eigentlich so ursprünglich gar nicht unbedingt gewollt hat. Der Gedanke war auch nicht, oh, dann können wir endlich als Europa Konkurrenz zu den USA aufmachen. Nein, dafür sind sie bloß Mittel. Und das merken sie manchmal sehr schmerzlich. Aber man ist dabei und kann sich darüber als Nation das eine oder andere auch rausnehmen bis einbilden. Die Deutschen, die als Material für den deutschen Kampf um die Führung in Europa benutzt werden, auch als Material für die europäische Potenz, was darzustellen auf der Welt und den Amis Paroli zu bieten, die haben von dem erweitern, das was ich gesagt habe, was als Konkurrenz inszeniert wird. Da wird verwiesen auf die hergestellte Armut in den östlichen Beitrittsländern und wird gesagt, guter deutscher Prolet, wenn das nicht dein Maßstab ist, dann wirst du in Zukunft gar nichts mehr verdienen. Das wird an ihm durchgezogen und praktiziert. Und wenn dann ein Deutscher hingeht, wie die Siemens-Arbeiter, wo sie in München in zwei Werken gesagt haben, also 5.000 von euch fliegen raus, weil es gibt gute Chancen in Ungarn, das Werk zu eröffnen. Fachkräfte gibt es auch dort, als ehemalige sozialistisch ausgebildete Arbeitskräfte zuhauf. Es gibt da schweinebillige Ingenieure. Also wird das Werk umgesiedelt und 5000 von euch fliegen auf die Straße. Wenn dann die Deutschen hingehen und sagen, die Siemens-Familie kann doch ihre deutschen Kinder nicht auf die Straße schmeißen, dann sollen sie auch zufrieden sein, wie Papi mit ihnen umgeht. Wenn sie aber mal hingehen würden und würden sagen, guter Herr von Siemens, nimm die 5000, geh nach Ungarn, nimm die anderen 50.000 von Siemens und geh auch gleich mit nach Ungarn, weil unter den Bedingungen schaffen wir für dich überhaupt nicht mehr. Da wird Papi Siemens sich vielleicht sogar glatt überlegen, ob er die ersten 5000 nach Ungarn tut. Weil es ist kein Zufall, dass er auf der einen Seite 5000 nach Ungarn tut und die anderen 45.000 hier ganz gern lässt. Die sind nämlich hier, weil sie Profit abschmeißen. Und zwar offenbar gar nicht so knapp. Und ihm glatt die Mittel abschmeißen, mit denen er in Ungarn auch noch was aufmachen kann. Oder sie sagen, guter Herr von Siemens oder Aktionäre, nehmt doch euer Geld und steckt es hin, wo ihr wollt. Die Fabriken könnt ihr sowieso nicht mitnehmen. Und für das Produzieren von dem ganzen Zeug, was wir brauchen, brauchen wir weder einen Herrn Siemens, noch einen Herrn Krupp, noch einen Herrn Bohlen, noch sonst an. Das machen doch sowieso bloß wir. Also verpisst euch mit eurem Geld. Wir produzieren mit einem schönen eigenen Plan, was wir brauchen. Und dafür brauchen wir euch nicht. Da hätte sich sowohl das Späßel mit Europa, dann hätte sich die Konkurrenz mit den USA, dann wäre was ganz anders auf der Tagesordnung. Aber nicht weitere Verarmung, Verelendung, Lumperei und Krieg, wie der Marx immer gesagt hat. Soweit zu dem Abend. Und wie würden Sie, eine ganz andere Frage, aber auch im Zusammenhang mit Europa, wie würden Sie einfach die Lage des Sozialismus jetzt in Europa koordinieren? Das habe ich dann gesagt, ich soll was koordinieren. Ja, ich meine, ja, in welcher Situation befinden wir uns jetzt? Ich meine, die Sozialisten oder die Anhänger dieser Gedanken sind. Die sind halt eine Minderheit, haben doch viel zu tun, die Leute davon zu überzeugen, den Blödsinn, den sie machen, bleiben zu lassen. Ich finde, da gibt es nicht viel zu koordinieren, da gibt es furchtbar viel zu agitieren. Und leider gibt es auch relativ viele Sozialisten, die die Leute nicht gescheit agitieren, sondern mit falschem Zeug agitieren. Also wenn die PDS zum Beispiel auch bis hin zu ihrer kommunistischen Plattform den Leuten verspricht, wir machen ein sozialeres Deutschland, dann agitieren sie die Leute nicht, sondern dann verblöden sie die Leute zusätzlich. Dafür braucht man keinen Sozialisten, das macht die Bild-Zeitung doch schon. Es wäre alles nicht so schlimm, wenn es nicht so schlimm wäre. Und es wäre alles nicht so schlimm, wenn die Deutschen nicht so große Ansprüche hätten. Und lauter so ein Scheiß, das gibt's doch alles schon. Und dass dann Sozialisten noch quasi in dasselbe Horn blasen, ist schlicht und einfach ärgerlich. Ansonsten, die Sozialisten, die es noch gibt, die den Laden kritisieren, die sagen, das ist nicht in Ordnung, Kapitalismus gehört sich abgeschafft, die haben leider Gottes heutzutage ziemlich wenig zu koordinieren, weil es viel zu wenig von denen gibt. Die sollen halt agitieren, die Leute von den falschen Gedanken abbringen. Und das so arg geht. Und wenn man dann ein wenig Erfolg hat, dann wird man sich auch noch koordinieren. Dann sagt man, pass auf, in Freiburg ist mal wieder Veranstaltung fällig, in Frankfurt ist eine, wer macht was? So. Auf dem niedersten Niveau, mit den paar Leuten, die wir haben, versuchen wir es. Wer mitmachen will, hallo, her mit euch. Wir haben keinen einzigen Mann zu viel, wir haben bloß zu wenig. Jeder, der den Leuten was Richtiges erzählen will, ist allerherzlichst willkommen. Es wäre schön, wenn wir schon was koordinieren könnten. Oh Gott, wären wir da weit. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann lade ich euch ein zu unserem nächsten Termin. Es sind ja viele Fragen davon heute schon angesprochen worden. Machtkampf in Europa, um Europa und als Mittel des Konkurrenzkampfes zu den USA. Er ist wieder hier und zwar am 16. Juni. Ne? Termin steht fest. 16. Juni, selbe Zeit, selber Ort. Lade ich euch herzlich ein, können wir dann weiter debattieren. Und ansonsten treffen wir uns mittwochs im Asteroid. Ja, ist auch jeder herzlich eingeladen, es findet sowas statt, Schuhe fix, das heißt einfach ein fester Tag. Mittwochabends um 19.30 Uhr, Belfortstraße Nummer 24. UASTA-Gebäude. Da kann man einfach auch mal das diskutieren, wo man sagt, Mensch, ich habe da eine Idee, was ist denn damit eigentlich los? Einfach was auf die Tagesordnung setzen und dann versuchen wir, das gemeinsam zu klären. Dafür ist dieser Termin mittwochs da. Kann man auch locker mal über Brandenburg diskutieren. Ich würde auch gleich noch eine Veranstaltung einladen, und zwar Montag in der Woche. Wir haben an der katholischen Fachhochschule auch einen politischen Arbeitskreis aufgebaut. Der läuft seit einem Jahr. Da war sie jetzt auch am Montag zum ersten Mal bei uns, weil jemand hat zufällig bei euch mitbekommen, keine Ahnung, wie es war. Und ist mir eben diesen Mittwoch rausgekommen. Und Montag in der Woche geht es um die Migranten, Migrantengesetze und. Also kann ich mal nochmal nachfragen, der Sache noch, also um den Streit und die Debatte ums Ausländerrecht hier. Ja, wir versuchen mal so ein bisschen aktuelle Sachen aufzugreifen, ich glaube, es ist eigentlich ziemlich polemisch genau, und wir dachten halt, dass wir ein paar Leute bei uns da ein bisschen fit sind in Sachen, ja, Zuwanderungsgesetzgeschichten, dass wir da. War ja nur zur Erklärung, weil du Migrantengesetz gesagt hast, es geht dann aber um das deutsche Ausländerrecht oder allgemein überall auf der Welt, oder wie? Nein, Deutsch. Ja. In der katholischen Woche. Ja, das ist auf der Karlstraße. Genau, und immer Montag. Genau, weil du weißt, okay, noch irgend Mitteilung, Beitrag oder sonst was? Also wie gesagt, wer irgendwas auf dem Herzen hat, der Mittwoch ist sehr angeboten, da kann man auch einfach von sich aus mal was auf die Tagesordnung setzen. Und nicht, muss man nicht warten, bis wir irgendein Thema uns vornehmen. Also, dann wünsche ich noch einen schönen Abend.